von nix kommt nix. Willst du zeigen, dass du Überstunden machst, Johnny? Klar. Du kannst auch ruhig raufgehen, da passiert jetzt nichts mehr, was. Die Platte ist so geil. Super. Ja, wer so die ersten vier Takte kennt, kennt die Platte. Naja, würde ich so ja nicht sagen, ne? Außerdem. Guck mal, da werden die von alleine lauter, du. Und wir sagen nichts, das hat die fette Musik hoch. Hab ich eben nicht gemacht? Kompressor. Wahrscheinlich, wa? Limiter. Ist ein Ding, ey. Oder Ding geht auch. Sagt der Radio, ey, das ist alles so krank. Das ist unglaublich. Das ist alles so krank. Das ist unglaublich. Ey, voll noch eine Minute, die Jungs, so. Ha? Voll noch eine Minute, die Jungs. Ja. Wir haben's drauf. Wurde alles mit Computer gemacht heutzutage. Ja, stimmt. Schaltest du, drückst du auf eine Taste und los geht's. Brauchst gar nichts mehr machen. Ja, machst vorne vier Noten drin, dann stellst du auf Loop und dann macht er das alleine. Dann wartest du 10 Minuten. Kein Problem mehr. Dann hast du wieder einen 3,5-Minuten-Song fertig. Ja. Nicht schlecht. Machst du 10 Mal, hast eine Platte. Ja. Und wirst reich. Ob die reich werden? Nee, ohne, oder? Lässt du noch? Nee, die werden garantiert nicht reich. Lässt du noch eine 17-Jährige drüber singen und dann. Ah, ja. Warum machen wir das eigentlich nicht? Wir kennen keine 17-Jährigen, das ist blöd. Ah, stimmt. Aber wir behaupten selber 17 zu sein, das nehmen sie uns immer nicht ab bei den Plattenfirmen. Stimmt. Bei den 17-Jährigen auch nicht. Ja, da sitzen immer da. Hä? Na. Na. Ihr seid doch schon über 12. Ja, Häusler, das glauben wir ihnen aber nicht. So, ey, die sind zu Ende. War auch nicht schlecht. Guck mal. Ja. Das ist schon nette Musik. Guck mal an. Ja, muss man wirklich haben, insgesamt so durchhören. Das ist irgendwie so ein Trance-Zustand. Nee, ist wirklich so ein Zustand, den man erreicht mit so einer Musik. Also es ist irgendwie natürlich nichts, wo man jetzt sagt, schönes Songwriting oder so. Aber es ist irgendwie geil. Also das ist irgendwie Atmosphäre. Ja, das ist, Sound. Sagen wir mal, in gewisser Weise nicht viel anders als andere. Und klingt aber gut. Das ist Musik im weitesten Sinne. Das ist Musik im weitesten Sinne. So, Mann. Und jetzt? Kontra. Kimmer, warum haben die jetzt? Also, so weit sind wir ja gar nicht gekommen. Jetzt. Seit 3 Tagen kann der Kaskato und haut hier gleich auf die kleinen Vieh macht auch Mist. Nun komm mal raus. Wer Bock zu jemandem sagen? Jetzt will ich mal sehen. Weiter sagen. Könnt ihr haben. Ja, war lustig, echt. Es gab bisher in meiner gesamten Schulzeit und in meiner gesamten Nachschulzeit hat es keiner geschafft, mir zu erklären, wie man Skat spielt und ihr habt das geschafft. Lag das daran, dass keiner geschafft hat oder hast du es aus weltanschaulichen Gründen abgelehnt? Nee, aus weltanschaulichen Gründen hätte ich es natürlich gerne gekonnt. Hättest du es gerne gekonnt, ehrlich? Na, ist logisch. Na, ist ja jetzt nicht gerade mal, sagen wir, zentrale Punkersportart, oder? Ich hab auch ist doch eher Flaschendrehen, hä? Ja, Flaschendrehen hat natürlich auch so seine Seiten. Ja. Ist vor allem schneller zu lernen. Aber so um dich rum tobt zum Beispiel Skatfieber. Also ich hatte eine Menge Freunde, die immer Skat spielen wollten und ich musste dann immer weinend daneben stehen. Ja, Ich hab aber auch so richtig, als du so, sagen wir mal, 17 war und warst und dein ersten Mal einen Schlag auf der Gitarre gekriegt hast. Nee, den war ja keine Schuko-Stecker in 13 gekriegt. Womit? Mit 13. Und wo hast du den gekriegt? Am Woran? Verstärker, den ich selber repariert habe. Am Verstärker, ja? Ja, ja. Prima. Ich vergessen, das Kabel rauszuziehen. Das war geil, das war mein erster 220-Volt-Stromschlag. Hast du es mal gehabt? Ja, klar, ich hätte das gehabt. Ist oder? Ja, voll. Echt? Also muss man jetzt nicht mit Absicht herbeirufen, aber es ist schon, also wenn man es mal zufällig erlebt hat, ist schon was, woran man sich gerne erinnert. Vor allem, wenn man sich noch erinnern kann. Vor allem, hast du ihn wahrscheinlich so in der Hand gehabt, oder? Ja, doch eher in der Hand. Ja? Ja. Ich habe 2 hochinteressante elektrische Stromschläge gekriegt. Einen am Bauch, einen in der Nase. Ach, in der Nase? Na, der in der Nase war, da musste ich irgendwie an so einer Telefonanlage rumlöten. Also ohne überhaupt elementare Ahnung zu haben. Da bist du eingeschlafen. Nee, und dann war ich irgendwie halt mit der Nase an so einem laufleitenden Teil gewesen und unten den Lötkolben rangesetzt. Und dann super. Ja. Ah, ich schwer schielt, du. Das glaube ich, ja. Ah, das Leben ist manchmal richtig. Hart. Richtig, aber zack. Recht. Ja. Ja, Skat spielen, nee, hätte ich gerne gekonnt. Das hat allerdings den Vorteil, dass ich nicht Skat spielen konnte. Ich habe dann geguckt, was die Mädels machen. Das war insofern auch okay. Ja, naja, was soll ich da jetzt antworten? Dass ich nicht besonders gut Skat spiele, könnte ich da jetzt sagen. Naja, kannst jetzt gucken, wie du dich da rausangelst. Nee, das, ach Mensch, ich könnte ja eine Skat. Ich finde ja so Leute, die richtig Skat könnten, die haben schon immer irgendwie so eine gewisse Art Durchblick, haben die ja dann doch. Ich weiß mit ja denen nicht, ist aber das schwer stimmt. spielen. Also das Erstaunliche ist ja, man müsste doch eigentlich davon ausgehen, dass jemand, der richtig gut Skat spielen kann. Ja. Da müsste man noch davon ausgehen, dass der auch die gesamte Welt irgendwie besser durchblicken kann. Also, dass der einen unheimlichen Weitblick hat. Oder? Also zumindest für sein Leben, sagen wir mal jetzt. Also du brauchst ja beim Skat, wenn du das wirklich kannst, so wie ich das bisher verstanden habe, musst du einen unheimlichen Weitblick haben und zumindest mit diesen zwei Leuten, mit denen du spielst, musst du doch irgendwie ein gewisses Gefühl für Strategien und Taktik und die Gedanken der anderen entwickeln können oder zumindest für die Karten, die noch übrig sind. Also musst du zumindest mit den 32 Karten sind 32? Ja. halbwegs zurechtkommen. Und da sollte man davon ausgehen, dass die Leute dann auch im Leben ein bisschen Weitblick haben, oder? Naja, das ist so im Grunde die Welt in vier Farben quasi, also vier Farbdruck. Naja. Da geht ja doch eine Menge Flöten dabei, also das ist schon doch eher eine kleinere Welt, in der man sich da bewegt. Aber naja, wobei aus den vier Farben kann man ja doch jeder andere herstellen, so im Mischverfahren. Na, vier Farbendruck sieht schon immer ein bisschen scheiße aus, oder? Wie viele Farben willst du denn noch drucken? Vier Farben reichen noch. Wie funktioniert, warum steht da auf dem Computer mal 16 Millionen? Na, weil der Computer Farben anders darstellt, als im Druck dargestellt werden. Naja, aber du benutzt ja immer nur vier Farben. Du musst dir das wie im Computer vorstellen. Also es gibt bis auf die Sonderfarben gibt's auch im Endeffekt kannst du jede Farbe aus vier Farben herstellen. Nicht schlecht verglichen eben von mir, wa? Naja. Hing noch völlig an meinem Vergleich. Hm, ging so. So, und sonst? Was erlebt, Johnny? Dass du was erzählen könntest? Sehnsuchtsvoller Blick auf die Uhr. Ja, dann bin ich raus aus den Klauen dieses Monsters. Was erlebt? Bei einem Bäckerkonzert gewesen. Ja, ein bisschen bei Kreidler rumgestanden. Skat gelernt. Ist das schon, ist das für eine Woche viel? Kreidler gesehen, Ben Becker gesehen, Skat gelernt? Ja. Bis auf Ben Becker war ich auch überall dabei. Insofern interessiert mich den Dreck. Ben Becker, so den Ostkram, der interessiert dich ja nicht. Mann, ich habe hier übrigens eine tolle Musik mitgebracht. Ach. Ja, die ist neulich mal irgendwann im Gespräch gefallen, als wir mit Lutz Schramm zusammen rumgesessen haben und den Web-Crash-Clash-Blue-Moon hier vorbereitet haben. Und da habt ihr doch dann irgendwann mal über Ostmusik gesprochen. Und da hat er bloß, und den fand ich aber auch großartig, Jodel-Kuh-Lotte eingeworfen. Und da fiel der gleich irgendwie alle drunter. Und dann war die Frage, von wem es ist. Und von wem ist es? Von den Pudis. Und hier super. Ist es, Johnny, für dich. Jodel-Kuh-Lotte. Ich hab gesagt, dass ich heute früh gehen muss. Bleiben Sie nun wieder auf dem Gehweg zurück. Das Musik. Mit Samples. Aha. Die mochten ja doch Deep Purple, ne, insgesamt. Die mochten ziemlich die Purple. Die haben auch Highway Style covered. Das ist voll genial. Ja, das hast du mir schon, ich glaube, 12-mal vorgespielt. Aber der Hörer dreht durch vor Freude hier. Gleich 3 Anrufer. Jetzt wollen wir erstmal schön zuhören, Kinder, dann können wir reden. Und du hörst auch schön zu. Ja, wie lange ist die Nummer? Das ist richtig was solide. 8 Minuten. 4 Minuten, 12 Sekunden. Das geht ja noch. Das geht. Hey, it's Rock'n'Roll, Sweetheart. Oh Mann. Ich habe trotzdem immer noch kein Mitleid mit euch. Ey, die Gitarren, hörst du die Gitarren? Ja, ja. Geil, Alter, aber, oder? Aber, ey, wir hatten die Scorpions insofern. Was gut ist, setzt sich durch, Baby. Ja, allerdings. Ich wollte gerade sagen, ihr habt den Vorteil, die Pudis gibt's nicht mehr, die Scorpions gibt's immer noch, aber es stimmt ja gar nicht. Pudis gibt's ja voll. Auch, klar. Jetzt hätte man ja als Punk nie gesungen. War wohl doch endlich mal die Polizei. Da trennen wir ja Linie der Welt nach. Nee, hätte man ja eher fuck die Polizei. Ja. Ne? Das wäre zum Beispiel ein adäquates. Ja. Oder Fingerchen hoch, Kopfkiller singen. Ja, genau. Sowas. Also fuck muss schon drin vorkommen, ansonsten. Gab's ja meistens nicht, fuck. Achso, was habt ihr gesagt statt fuck? Zum Beispiel, du hast Pullerscheiße auf dem Kopf. Naja, ist ja auch hab ich jedenfalls ja nicht so. Ja, aber Pullerscheiße auf dem Kopf, die Polizei, klingt ja auch ein bisschen blöd. Stimmt. Was waren die Polizeirufnummer am Osten? 110. Guck an. Da können sie sich dann komischerweise einigen. Das ist eine tolle Fernsehserie, die ist Polizeiruf 110. Siehst du, habe ich wieder nicht weit genug vorgedacht. Vielleicht sollte ich das mit Leutnant Fuchs mal ein bisschen üben. Das war eine Frau, Leutnant Fuchs. Ja, nicht so wie der Alte und Schimanski und Derek. Ja, alle sind, Tränensäcke, das sondern... Das ist ja mehr so ein Patriarchat. Eine attraktive junge Frau. Ach, ja. Ist ja hübsch. Die mehrmals im Jahr beste Bezirkstraktoristin wurde. Auch noch? Oh, noch. Mann, Mann, Mann. Wir müssen jetzt zu Ende spielen, Johnny. Das ist klar. Ich warte nur. Wir müssen noch anderthalb Minuten. Aber jetzt hier, hörst du die Sirene? Wie so ganz im Brixton-mäßig. Ja. Koppel Edith Self fast. Mit seinen großen, schönen, gestreiften Stab ging hin zu der Kuh, ließ seinen Trocken steichen. Merkst du, voll rebellisch. Stand auf, schien sehr beeindruckt. Man muss auch mehr zwischen den Zeilen lesen wahrscheinlich, ne? Ja, ist klar. War ja alles verschlüsselt. Am nächsten Tag in der Zeitung stand. Jetzt muss ich mir vorstellen, wir waren ganz, ganz kleine Musiker. Ja, wir hatten die Teens dann, also. Die haben auch mal Hey gemacht. Hey! Hey! Hey! Ach, die hätte ich ja auch gerne, die Teens-Platte, die hab ich noch nicht mal gehört. Die sind toll. Ja! Also nicht wirklich, aber ein paar Sachen. Wieso? Fußgänge laufen sie niemals achtlos über die Fahrbahn. Nur bei Grün ist der Übergang frei. Zurückbleiben. Siehst du, kannst du noch was lernen, wenn du Rumpel Radiomusik gehört hast. Damit bist du jetzt aufgewachsen. Damit. Da siehst du, so groß bin ich nie geworden. Die Verhältnisse, die waren nicht der, so. Der wäre eigentlich meiner gewesen. Aber schade. Ah, da war ich wieder schneller. Ja, da muss man immer vorsichtig sein. Muss Mann, Johnny, ich habe ja wieder ein hochinteressantes Thema heute. Nämlich? Ja. Die Sendung heißt eigentlich Friedhof der Dinge. So Sachen, die so verschwinden, die du auf immer nicht mehr hebt. Kennst du bestimmt. Hm? Zum Beispiel, hast du noch eine Schreibmaschine zu Hause? Nee. Jetzt im Moment gerade ja, aber das ist Zufall. Siehst du, ich habe drei Umzüge gemacht und habe mir überlegt, ich habe keine Schreibmaschine. Und das eigentlich eine Schreibmaschine, die was Schönes ist. Und das hat ja auch Folgekosten. Zum Beispiel kein Kohlepapier mehr. So Blaupapier. Mhm. Ha! Hast du ja, es gibt viele Sachen, die einfach so verschwinden. Die Frage, welche denn? Was ist denn bei dir? Fällt dir mal ein? Das ist echt dann musst du nicht anfangen mit, gibt viele Sachen. Na, ach du, ich halte es erstmal allgemein. Ja, tut mal jetzt ganz kritisch eingeworfen. Zum Beispiel gibt es nicht mehr dieses Eis am Stiel, wo man die Stiele sammeln konnte und die dann zusammenstecken konnte. Ach, so was hattet ihr? Erzähl mal. Voll, das war voll klasse. Du hattest so ein Eis am Stiel und der Stiel war aus Kunststoff, nicht so aus Holz. Also natürlich ökologisch, natürlich dann verwerflich, ist klar. Na ja, aber ist okay. Und da war, die waren so, wie soll man sagen, gelöchert. Ja. Und wenn man mehrere Stiele hat, dann konnte man die ineinander schieben und umdrehen. Und die waren auch flexibel. Das heißt, man konnte daraus alles Mögliche basteln. Also es war so eine Art Ministeck. Nee, ein Ministeck ist falsch. Lego ist auch falsch. Aber es war auf jeden Fall, ach, wie kann man das denn vergleichen? So Stabilbaukasten aus Lutscher, ja, aus Leiter. Ja, genau. Müsste ich dir zeigen jetzt? Das war ein tolles System. Kick an. Das war ein echt tolles System. Und die gibt's überhaupt nicht mehr. Und so haben sie euch bei Laune gehalten, dass ihr nicht auf die Straße geht und Revolution macht. Ja, oder dass wir auf einmal anfangen, Buddies zu hören oder so. Hocheffektives System, oder? Ja, das funktioniert. Also bei mir hat's funktioniert. Ja. Und heute, was ist an die Stelle dieser Eisstiele getreten? Naja. Bei dir? Ach. Naja, heute halten sie mich mit Geld davon ab. Mit Geld? Ja. Da sagen die dann, hier, mach mal, kriegst ein bisschen Geld dafür und schon kann ich nicht mehr auf die Straße. Ach, da kommt immer so ein Staatsschutz-Geldbote, der eh mal die Woche Geld bei dir abhebt und immer schön ruhig, Johnny, sagt. Ja. Nicht auf die Straße gehen. Hier in der BZ steht, kommt Post bald mit der Taxe. Vielleicht kommt's. Ach, ehrlich? Ja. Die drehen ja alle durch. Ja, da sagen die irgendwie bei der Post tatsächlich, dass wenn das Monopol aufkommen wird, dann fallen Arbeitsplätze weg, was sie sicher tun, aber denken nicht an die ganzen Arbeitsplätze, die es eventuell dann noch gibt, wieder neu. Aber möglicherweise sind dann wirklich irgendwie so eine Schinderarbeitsplätze, wo dann nur noch Studenten beschäftigt werden und Leute unter 500 oder 690 Mark oder was die Grenze ist, dass sie keine Versicherung bezahlen. Naja, das glaube ich ja noch da nicht. Da wird jetzt so wie Pizzaservice, da verdient man auch kein Geld. Also tut mir leid, ich finde ein Postmonopol nicht richtig, echt. Also natürlich wird das erstmal, ist das echt immer hart, aber so eine Sachen sind immer beschissen, weil immer Arbeitsplätze wegfallen, aber du kannst sowas nicht als Monopol lassen, finde ich, weil ich meine, geh mal zur Post. Und dann aber überleg mal andersrum. Bestimmte Sachen müssen, glaube ich, Monopol sein. Wie man zum Beispiel, wissen Sie, das Gesundheitssystem wahrscheinlich auch schwer privatisieren kann. Das Rechnen tut sich, das marktwirtschaftlich funktionieren tut das doch immer nur in Großstädten. Das funktioniert dann auf dem Dorf, dass da irgendwie ein privater Postausträger wegen irgendeiner scheiß Ansichtskarte 30 Kilometer fährt. Wieso nicht? Natürlich. Weil das sich nicht rechnet. Natürlich rechnet sich das. Also wenn du... Nee. Das rechnet sich. Hey Johnny, das funktioniert doch, das echt in einer Großstadt. Das funktioniert nicht auf dem Dorf. Nee. Das ist wie mit dem Nahverkehr. Wenn du privatisierst, dann funktioniert das vielleicht irgendwie in Berlin oder in 5 Städten. Aber die Dorfeisenbahnen und die Dorfbusse und so, die werden zugemacht. Na gut. Da muss der Staat seine schützende Hand drüber halten. Vielleicht. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin mir da auch unsicher. Das müssen wir nochmal in Ruhe durchsprechen. Du sprichst mir doch wie ein Wirtschafts-, wie ein Neoliberaler. Naja. Ich bin ja da irgendwie kapitalistischer Herkunft. Insofern denke ich natürlich dran, dass das alles ein bisschen flotter geht und besser organisiert ist. Mein lieber Johnny Westerwelle. Wenn so staatliche Sachen besser funktionieren würden, dann wäre das ja auch völlig okay. Also dann könnten wir von mir aus auch Brot und Milch und Wasser, so Grundnahrungsmittel. Das ist immer das Problem. Kapitalismus ist immer erbarmungslos und funktioniert nur da, wo es sich rechnet. Und alles andere, was öffentlicher Dienst, Beamtenwesen ist, ist gleich Sozialismus und funktioniert nicht, weil die Spitze immer vergreist und sitzt und nicht abtreten will. Nee, genau so ist es. Das hat mit der Spitze und auch weil zu tun, wird, aber nicht nur deswegen. Doch, doch. Nein. Doch, doch. Mann, das musst du doch besser wissen als ich. Ich weiß es doch. Naja, sag ich doch. Naja, das hat doch nicht funktioniert, weil es im Osten nicht möglich war, genügend Paar Schuhe herzustellen, sondern es hat nur deswegen nicht funktioniert, weil die alle dieselbe Größe hatten. Na, ist doch wahr. Weil die einfach alle, es ging um die Anzahl der Schuhe und nicht um die, die gebraucht werden. Ja, und wenn jetzt... und deswegen... Und jetzt hast du Angst, dass du gewissermaßen nur noch Standardbriefe kriegst, die zentral geschrieben werden. Ich krieg auch einfach nur noch Vordrucke. Ja, dass sie so eine Statistik erheben und wissen, du kriegst ungefähr, sagen wir mal, 80 Briefe im Jahr. Nein, das ist natürlich eine sehr kapitalistische Einstellung, die ich auch, die muss ich ja auch vorsichtig äußern, weil wie du weißt, bin ich da auch... Mit dir selbst im Streit? Mit mir selbst im Streit, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es keinerlei Anlass gibt, irgendwelche Sachen zu verbessern, wenn es niemand anders gibt, der einen dazu antreibt. Das ist einfach leider wahr. Das ist natürlich Punkt. Da muss das Leistungsprinzip eingeführt werden. Wir sind ja im Osten auch immer versucht haben, verzweifelt. Ja, aber sie haben dann eben ja auch geschafft, die richtige Anzahl herzustellen, aber nicht die richtige Größe. Mann. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen was geschafft. Jetzt haben wir ja gleich wieder voll rumphilosophiert. Füll mit Ü. Füll Philosophie. Dann werde ich mich entlassen, wa? Siehst du mal, wie man vom Skat auf Marktwirtschaft kommt. Ja. In ein kapitalistisches Heim werde ich dich entlassen. Ja, machen jetzt eigentlich. Was machst du? Ja, interessant. Was machst du jetzt eigentlich? Ich fahre jetzt mal nach Hause. Ja, und dann? Na, dann. Erzähl mal. Und gehst du dann vielleicht nur irgendwo hin? Nee, heute nicht, glaube ich. Bist du dir sicher? Oder sagst du das jetzt? Oh! Ich hab mich eben nicht gehört. Ich hab mich gerade auch nicht gehört. Was war denn das? Der Aussetzer. Das war die Post. Weil du so einen Scheiß erzählst, Johnny, die schalten mich ja den Sender noch ab. Ja. Ja? Das wäre cool, oder? Hallo Post, wenn ihr den Sender abschalten wollt, dann immer dienstags von 8 bis 10. Ja, von 20 bis 20. Die Post bringt die Briefe. Ach so, das ist ja alles anders, weil das hat sich ja alles auseinandergelegt. Also ist alles nicht mehr so, wie es mal war. Siehst du, das wird aber schon so verhackt. Nee, ist das alles nicht mehr so, wie es mal war. Guck mal, früher konnte Lenin noch die Deutsche Post und das Eisenbahnwesen als Vorform des Sozialismus feiern. Ja, selbst das geht nicht mehr. Du meinst, das wäre ein Grund, dass wir es lassen? Ja, so finde ich schon. Ein bisschen leninistischer Geist kann mir hier nicht schaden. Also ich finde ja zum Beispiel so zurück zur alten, als Post und Telekom noch eins war. Und als ein Stadtgespräch 20 Pfennig gekostet hat, egal wie lange es war, dazu würde ich gerne zurück. Das war doch voll lange her, oder? Dass so Stadtgespräche 20 Pfennig kostet? Nicht so lange, 10 Jahre oder so. Ja? Ja. Na, ich hab das nicht mehr erlebt. Ich hab bloß erlebt, wie die echt ruckzuck in Ost-Berlin die Telefonautomaten gleich auf 30 Pfennig umgestellt haben, die Schweine. Ja, das ja auch keine Telefone. Und das glaube ich schon vor dem 3. Oktober. Oder da haben die verschraubt, dass man vorher nicht noch voll wegtelefoniert. Da setzen sie als erstes an. Ist ja auch klar, die ersten Läden, die es im Osten gab, irgendwie nach Mauerfall, waren Autohäuser. Autohäuser? Nee, das war das erste waren Videotheken und Imbissbuden. Videotheken und Imbissbuden. Ja. Und Autohäuser? Und Autohäuser haben 3 Wochen länger gebraucht, weil die müssen erst hingestellt werden. Die Autos müssen wir auch da hinbringen und so, dauert ein bisschen. Ja. Aber natürlich gleich 30 Pfennig in Telefonzellen. So eine Sachen gehen schnell. Ja, voll fies, wa? Aber wie lange hat es gedauert, bis die ersten Ökobäcker in deiner Straße waren? Oh Mann, du, da warte ich ja heute noch drauf. Ich kicke ja jeden Tag hier runter die Straße auf und ab und kicke, ob mal hier endlich ein Ökobäcker aufmacht. Liegt ja natürlich auch daran, dass die Ökobäcker so ein bisschen langsam sind im Allgemeinen. Nee, zack, das war ja die Bäcker, die haben ja auch aber voll miese gemacht. Das war gleich bei der Ostschrippe. Die haben natürlich alle angefangen, sofort aufgeplusterte Westschrippen herzustellen. Ekelhaft. Ja. Bei mir gibt's ja auch keine anständigen Schrippen. Und da macht jetzt, ich wohne in Neukölln, da macht in der Straße, also da gibt's nur Drogerien, Videotheken und, was gibt's denn noch? Drogerien, Videotheken, Puffs und Kneipen. Puffs, weiß ich nicht so genau, gibt es bestimmt auch. Kneipen gibt es auf jeden Fall eine Menge. Drogerien, Videotheken, was fällt mir da noch ein? Und Drogerien und ganz viele Drogerien und Videotheken. Und dann macht er in der Straße tatsächlich so ein Öko-Bäcker auf. Also wo so Brot und auch so ein bisschen mal gutes Essen kriegst und so. Und er macht, kann man ein Schild dran, irgendwie hier öffnet demnächst einen Öko-Bäcker. Der hat natürlich einen Namen. So, und ich habe mich schon gefreut. Und dann steht da ein blasser Kerl drin, der so lustlos aussieht und so eine Spaßbremse ist. Du kommst da rein und möchtest ihm eigentlich Geld geben, nur damit er mal lächelt irgendwie. Ja, und willst gar kein Brot haben. Das ist natürlich blöd. Ich meine, die Sachen nicht, dass die Verkäuferin bei Wulle irgendwie mehr lächeln, aber da versendet sich das, wie man so schön sagt. Also da fällt einem das nicht so auf, weil da gucken alle grimmig. Aber es ist schon traurig, dann sitzt der da in seiner kleinen Bude. Ja. Das stimmt, da hast du schon recht. Da ist wahrscheinlich ein Lächeln mit so tausenden von Zusätzen ist viel sympathischer als so griesgrämierte Sicht, der biologisch abbaubar ist. Dann nimmt man noch ein bisschen Chemie in Kauf, wenn die Verkäufer dafür lächeln, oder? Ja, finde ich auch. Johnny! Ja, tschüss! Du hast mir ja wieder toll in die Sendung drin geholfen. Ach, findest du? Ja, danke ich dir sehr dafür. Wir haben nicht sehr über das Thema geredet. Aber frag mal so ein paar von den alten Zuhörern, ob die sich noch an die Steckdinger erinnern. Ach so, an die Steckdinger. Erinnern. Ich kann dir das gleich mal aufzeichnen. Das ist wie praktisch ein, stell dir einen Kreis vor und da ist ein Strich durch. Ja? Aha. Und das Ganze jetzt als Aussparung in einem Eisstiel. Aha. So, und wenn du dir jetzt vorstellst, dass der Kreis denselben Durchmesser hat, wie der Eisstiel breit ist. Das ist tierisch schwierig, sowas zu erklären. Ja? Das bedeutet, dass du den, also wenn du zwei von diesen Stielen hast, kannst du den einen Eisstiel in diesen Kreis einführen. Ja. Ich versuche es absichtlich nicht mit den Händen vorzumachen. Mhm. Und wenn du ihn dann einführst bis zu diesem Strich, der ja auch noch durch den Kreis geht und das Ganze umdrehst, sind die beiden ineinander verhakt. Und ich finde, jetzt habe ich das ganz gut erklärt, jetzt kann sich das jeder vorstellen. Und dann kannst du einige Sachen damit basteln und damit entlasse ich dich in die heutige Sendung. Kinder, da draußen ist Radio nicht ein tolles Medium, wie so mit wohlgesetzten Worten ein ganzes Universum vor den vom inneren Auge entsteht. Wenn wir dazu jetzt im Hintergrund noch ein bisschen Daft Punk hätten laufen lassen, das wäre Kunst gewesen. Ach so, vielleicht so ein bisschen so hier? Nee, war nicht so ganz. Ist das wieder die Pudis oder ist das Original? Mann, das ist Black Sabbath. Ja, ich frage ja nur. Deswegen frage ich, ob es das Original ist. Das haben die doch auch gecovert. Original? Nee, haben die nicht gecovert. Cindy und Bert haben das gecovert. Ah ja. Nee, wirklich? Ja. Ja, tschüss. Bevor du das auch noch spielst. Ciao. Das spiele ich am Donnerstag in der Volksbühne. Als Vio. Großartig. Großartig, ja, na, das muss ich schneller sagen, weil der City gesagt hat, ist am Freitag. Wow. Ach so, das ist jetzt hier Black Sabbath, ist klar, war und danach kommt der Zusammenschnitt von David. Nur damit ihr hier nicht völlig durcheinander im Kopf werdet, liebe junge Menschen da draußen. Und dann fängt irgendwann die Sendung an. Prison, Teil 6. Erinnerer bisher geschah, wa? Kuttner und David haben sich bereits vor diversen Wochen mit einer kleinen Rakete auf den Weg zum Mond gemacht, um dort Silvester zu feiern. Ihre Rakete wurde ihnen allerdings geklaut, und zwar als sie auf einer Weltraumtankstelle gehalten hatten. Aber zum Glück unserer beiden Weltraumtouristen kam zufällig ein Freund namens Johnny vorbei und hat sie kurzerhand in sein extrem luxuriös ausgestattetes Raumschiff gebeten, um nun gemeinsam die Reise zum Mond fortzusetzen. Ey. Interessant hier. Interessant, wa? 1000 Knöpfe, 1000 Regler, 1000 Lichter, 1000 Schalter. Ich hab keine Ahnung, wofür das alles gut ist hier. Ich auch nicht. Ey, und das flackert hier. Ich sag dir, das könnte blöder werden. Da sieht man doch mal, wie hochgradig komplex Johnnys Raumschiff ist, ne? Nein, das sieht man bei so bestimmten Reglern, sieht man schon, ja, ja. Man kann ja mal ein paar interessante Regler ausprobieren hier. Johnny ist ja gerade auf Klick. Ja, oder eben besonders wichtige Regler. Dinge zum Beispiel. Großartig. Das habe ich jetzt. Das ist schön. Und da kommt aber schon sichtlich erleichtert. Hi, Johnny. Hallo, Johnny. Hallo. Na, was für Instrumente oder Hilfsmittel oder so Geräte hast du nur zur Verfügung? Genau. Ach so, ja, siehst du, das ist nämlich keine schlechte Frage. Ja, hast du vielleicht Musikinstrumente da? Ja. Echt? Echt? Ach, das gibt's doch nicht. Es gibt alles. Wahnsinn. Es geht alles wahrscheinlich und wer weiß. Hast du auch eine Geige parat? Na, logisch. Und auch ein Schlagzeug? Ja. Naja, und so weiter und so fort. Da können wir ja richtig Musik machen. Oder? Ja, können wir mal machen. Ja. Punkrock. Punkrock, ja. Sweet, T-Rex, dann Queen und so. Ja, ähnlich 70er, 90er Punkrock. So Punk-Nummern spielen. Ja. God Save the Queen und so. Willst du schon wieder covern? Nee, aber ich meine jetzt, um, sag mal, gute Stimmung zu machen. Fetzig. Ich meine, fetzig, aber fetzig hast du toll gesagt. Und innovativ. Ah, siehst du, mit so einen Sachen, da kitzelst du auch immer meinen Ehrgeiz mit raus. Mit dir am Schlagzeug. Da wäre Party. Ja, gib mal ein bisschen. Hör mal die Geige. Ja. Es geht alles wahrscheinlich und wer das weiß. Das Freistil. Genau, Johnny, super. Spiel du mal auf dem Alleinunterhalter-Keyboard. Du willst schon wieder aufregen hier. Ah, einen Sinn für Humor. Sag mal, das Scheiß, was du hier gespielt hast. Genau. Ey, pass mal auf, Herzchen. Du kennst doch den Song gar nicht. Na, und ich will meine Geige stimmen. Siehst du, das sind so Sachen, da könnte ich nicht aber wieder fuchsig drüber aufregen. Mach's kurz. Dass Leute gleich immer auf irgendwas reagieren, von dem sie null Ahnung haben. Wollen wir mal das am Anfang? Bitte, dann wird jetzt erstmal Musik gespielt. Punkrock. Genau. So, das war ein bisschen Tempo gemacht hier. Und gleich rumgepunkt. Aber nichts lastig. Foxy Lady. Ja. Nein, ich steig denn ein. Nee, ich muss das nicht. Ich steig alle denn. Das ist ja Foxy Lady. Das ist ja Nietzsche. großartig. Eine Meisterleistung von David heute wieder mal hingelegt. Hut ab, Junge. So. Und ich habe mich voll verrechnet. Es ist schon 22.33 Uhr. Info. Weichenstellung. Neuer Oberbürgermeister von Belgrad soll Zoran Djindjic werden, einer der drei serbischen Oppositionsführer. Darauf haben sich die Koalitionspartner im Oppositionsbündnis geeinigt. Die Opposition hatte monatelang für die Anerkennung des Wahlsieges demonstriert. Beharren. Russland besteht darauf, dass seine Beziehungen zur NATO vor der Osterweiterung in einem Vertrag verbindlich geregelt werden. Man werde mit nichts anderem zufrieden sein, sagte Außenminister Primakow nach einem Gespräch mit seinem deutschen Kollegen Kinkel. Entwarnung. Der peruanische Zivilschutz hat heute Meldungen dementiert, wonach im Südosten des Andenlandes mindestens 150 Menschen von einer Schlammlawine verschüttet worden sind. Alle 40 bedrohten Familien seien rechtzeitig evakuiert worden, heißt es. Ankündigung. Die Spitze der Bündnisgrünen wird sich an den Protesten gegen neue Atommülltransporte nach Gorleben beteiligen. Das beschloss heute der Bundesvorstand. Vergleich. Deutsche Schüler nehmen im internationalen Vergleich in Mathematik und Naturwissenschaften einen mittleren Platz ein. Mit Schülern in Südkorea und Japan könnten sie nicht mithalten, heißt es in einer Studie. Sport. Eishockey. In der Meisterrunde unterlag Kassel Huskies den Eisbären Berlin mit 2:5. Berlin Capitals verlor soeben gegen die Kölner Haie mit 2:4. Fußball. Die für den Abend angesetzte Nachholpartie in der ersten Bundesliga zwischen St. Pauli und Bochum ist erneut abgesagt worden. Sturmböen hatten das Stadion beschädigt. Wetter. Abends und nachts Schauer, dabei 1 bis 4 Grad. Verkehr. Bundesstraße 167 von Neuruppin Richtung Finofurt A11. Zwischen Neuruppin und Finofurt fährt ein Schwerlasttransport, der nicht überholt werden kann. Den Weisungen der Polizei und des Begleitpersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Achtung, es gibt zurzeit erhebliche Behinderungen. Eine gute Meldung von der A115. Die Sperrung wegen Demontage der wegweisenden Beschilderung an zwei Schilderbrücken ist inzwischen beendet. Dort wieder Freifahrt. Das war eine Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Matthias, wie viel ist 11 mal 13? 143. Hätten wir jetzt einen koreanischen Nachrichtensprecher hier gehabt, hätte ich keine Nachrichten verstanden. Aber ihr habt eine korrekte Antwort gekriegt. Ja, sag ich ja. Danke. Mensch, Kinder draußen, lernt rechnen, ey. Ist doch eine Schande, dass ihr nicht wisst, was Infinitesimalrechnung ist. The Crazy World of Fritz präsentiert Teddy Awards 97. Der schwul-lesbische Filmpreis auf der Berlinale. Eine Riesengala mit einem Riesenprogramm und ganz vielen berühmten Leuten. Zum Beispiel Angie Stardust, Zazie de Paris, Mathilde Santing, Popette Betancourt, Annette Bär und Warhol-Superstar Hollywood Lawn. Holly came from Miami, FLA. Die Teddy Awards 97. Moderiert von Maren Kreumann und Christoph Eichhorn. Und nach der Filmpreisverleihung Party! Sonntag, 23. Februar, Haus der Kulturen der Welt. Teddy 97. Gestreichelt, geknuddelt und liebgehabt von Fritz. Party machen wir jetzt auch, oder? Tag, Kinder. Oh, hab ich ja voll böse Post gekriegt, ey, weil ich Opossum mit Gürteltier übersetzt habe. Beutelratten heißt es natürlich bei Dame Edna. Tag, liebe junge Menschen. Ach, ich bleib doch lieber bei liebe junge Menschen. Wie heißt denn das auf Englisch eigentlich? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht erstmal mit einer Musik anfangen, die ein bisschen ins Ohr hält und ein bisschen was mit dem Thema zu tun hatte. Thema ist ja heute auf der Suche nach dem Friedhof der Dinge, so kleine Alltagsgegenstände, die all unser Mitleid verdienen, weil sie inzwischen schon gestorben sind und weil sie es nicht mehr gibt. Ist das klar? Das Thema dürfte angekommen sein. Die Telefonnummer hier ist 7481110 in Potsdam. Und Potsdam hat die Vorwahl 0331. Und jetzt die versprochene themenrelevante Musik sind die Lassie Singers. Das ist, glaube ich, auch cool, oder? Wenn man so Musiken so mit so Maske ansagt. Lassie Singers. Und durch Buchstaben, das ist dort, hält dich schon geil. ist zu Ende die Musik. Was für eine Haltung steht denn eigentlich dahinter, dass so eine Dinge verschwinden? Zum Beispiel beim Ampelmännchen. Das ist ja inzwischen fast eine Bürgerbewegung, an die sich dann doch kommerzielle Verwerter und Berlin-Verwurster angeschlossen haben, entwickelt hat. Die Haltung ist es. Damit muss aufgeräumt werden. Genau, und dagegen zu opponieren soll ja auch die heutige Sendung dienen, auf der Suche nach dem Friedhof der kleinen Dinge. Das ist ja sowieso traurig. Da gibt's so Sachen, die gibt's jahrzehntelang, teilweise so jahrhundertelang, und dann sterben die aus. Und wie sterben die nicht aus? Nicht wie so ein einzelnes Individuum, das stirbt, zack, ist tot, wird beerdigt, Trauermusik, ein feierlicher Trauerzug, Totengräber, die festgefrorene Erde muss aufgehackt werden und ausgehoben werden und dann wird feierlich ein Sarg runtergelassen, dann die Angehörigen, Freunde, alle, die dazugehören, werfen dann eine Handvoll Erde oder Blumen hinterher, dann wird es zugemacht und dann steht dann ein Denkmalstein. So ist es ja nicht bei den kleinen, tausend Dingen, die so traurig sich verabschieden, sondern die sterben ja im Grunde eher aus wie Natur eigentlich, wie so Arten. Erst gibt es, sagen wir mal, 100.000 sibirische Tiger und dann nur noch 3.000 und dann 8 und die sind fortpflanzungsmüde und sagen wir mal durch vielleicht Chemie oder Pelzjäger in ihrem Fortpflanzungstrieb behemmt und dann zack sterben die und dann sind die weg und man könnte vielleicht dem Letzten nur noch hinterher trauern, wobei ja ein Letztes in seiner Art auch wenig Sinn macht, weil es sich natürlich auch überhaupt gar nicht fortpflanzen kann. Auf jeden Fall ist das alles eine ganz traurige Entwicklung und bei den Dingen, die können ja selber auch kaum was sagen. Was das natürlich für die Dinge nicht leichter macht, da dann Aufmerksamkeit zu erregen. Und zumindest deren Andenken soll die heutige Sendung verpflichtet sein. Ansonsten soll sie bei euch natürlich wieder ein bisschen Geschichtsbewusstsein aktivieren. Ich glaube, jetzt habe ich das aber ungefähr erklärt, worum es in der heutigen Sendung gehen soll. Würde ich vielleicht noch die Telefonnummer durchsagen lassen? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Dann würde ich denken, vielleicht noch 30 Sekunden der Besinnung. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände, lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Vielleicht hören so eine Esssprüche Norden, Osten, Süden, Westen, bei Muttern schmeckt's am besten auch zu einer aussterbenden Spezies. Wenn ihr da Beobachtungen gemacht habt, dann ruft ihr an. Wenn es Dinge gibt, denen ihr nachtrauert, die ihr vermisst, dann ruft ihr auch an, können wir uns drüber unterhalten und so ein bisschen Trauerarbeit leisten. Tag, wer bist denn du da? Hi, ist Peter. Tag, Peter. Ja? Ja? Du hast das Thema schon mitgekriegt. Ich habe dir doch relativ ausführlich hier expliziert. Ja, genau. Haha. Ja, ich habe auch so eine Sache, die verschwunden ist, die es nicht mehr gibt. Die grundsätzlich nicht mehr gibt oder die dir ja bloß abhanden gekommen ist? Na, ich würde sagen, den gibt es wohl eher grundsätzlich nicht mehr. Na? Und zwar den Minolpirol. Das war doch früher diese Werbefigur für Minol. Ja. So eine Pirol, so ein gelber mit so einer blauen Latzhose. Stimmt, der ist jetzt bloß so im hässlichen lila Gesamtdesign gewichen. Genau. Ansonsten warte natürlich, würde ich doch versuchen, die Diskussion eher auf tatsächlich auf Gegenstände, die so einen praktischen Gebrauchswert hatten, zu richten. War der Minolpirol ja im Grunde eher so ein Firmensymbol, so ein Markensymbol. Naja, aber die gab es ja auch als Kunststoff. Da habe ich mich als Kind gefreut darüber, dass meine Eltern mir so geschenkt haben zum Spielen. Das war recht schön, ne? Ansonsten sind wir natürlich ruckzuck, sagen wir, bei Corbine Früchtchen, bei Atomino. Und so in Geschichten, oder? Ja, also das gab es ja früher bei uns nicht in der DDR. Ach, natürlich gab es Atomino und Corbine Früchtchen in der DDR. Na gut, ja, aber es ist mir nicht so bewusst gewesen. Weil du nicht Frösi gelesen hast. Doch. Ehrlich? Ja. Wie alt bist du denn? Ich bin jetzt 25. Haben sie das vielleicht schon zu deiner Zeit verboten, weil es zu renitent war? Ich weiß es nicht. Der Minolpirol. Den hattest du aus so Kunststoff, aus Kleinem? Ja, habe ich immer noch. Ach, hast du immer noch? Naja, also ich würde sagen, mich selber habt ihr noch, aber allgemein wird es den wohl nicht mehr geben. Der wird wahrscheinlich nicht mehr hergestellt. Richtig. In wie vielen Exemplaren hast du den denn? Einen einzigen, ja. Männlich? Ja. Oh, das ist ja auch schwierig mit der Fortpflanzung. Ja, genau. Also allein und weiblich wäre natürlich genauso schwierig mit der Fortpflanzung. Mhm. Hast du denn vor, mal Kinder zu haben? Doch, sicherlich. Ja? Ja. Und die würdest du dann auf deinen Knien wiegend, würdest du ihnen dann den Minolpirol vorführen und von den judenalten Zeiten erzählen? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Was würdest du denn da erzählen von früher? Ach, ja, weiß ich nicht. Irgendwie. 25, warte mal, bist du denn jetzt schon so in einer Situation, dass die Versuchung recht groß ist, ein Kind zu bekommen? Ja, doch, langsam kommt man in die Jahre, ja. Ja, 25. Wenn du jetzt mal überlegst, für dich persönlich, welche Gründe sprechen denn jeden Kinder? Ja, eigentlich die heutige Gesellschaft, so, dass es recht kinderfeindlich ist. Ach, das ist ja jetzt ein bisschen pauschal. Kannst du ein bisschen, also ich meine zum Beispiel Lärm, Gestank, Kosten sprechen ja auch schon mal jeden Kinder. Ja, sicherlich. Ja, und dann aber auch so die globale Situation, meinst du? Ja. Und zack, tritt man mit seinen Kindern in die Globalisierungsfalle. Aber das sind jetzt nicht Gründe, die dich davon abhalten würden, Kinder zu kriegen. Nee, ich denke mal, so was Schönes, also für die Familie an sich so. Ah ja, hast du denn jetzt so eine Art Familie an sich? Nee. Oder eine Familie für dich? Nee, zurzeit leider nicht. Also irgendwie, also meine jetzt so Freundin nicht, aber ich meine so Familie an sich, ich muss meine Mutter, ne? Ja, wobei jetzt sagen wir mal, um Kinder zu machen, wäre eine Freundin doch deutlich praktischer, aber ja. Als eine Mutter jetzt. Boah, kommt Zeit, kommt Rat. Ja, sonst tritt man ja in die Ödipus-Falle. Kommt Zeit, kommt Freundin, meinst du? Ja, sicherlich. Ja? Hast du denn jetzt schon so Erfahrungen mit Freundinnen sammeln können? Natürlich, doch. Ja? Ja, sicherlich. Mit mehreren, verschiedenen Frauen jetzt schon. Ja, also das ist nicht so viel, dass ich jetzt, sagen wir mal, die zwei Hände würden ausreichen zum Abzählen, ne? Also es ist nicht so viel Erfahrung, sag ich mal. Ja, naja, du schätzt jetzt als doch relativ wenig ein. Was denkst du denn, wäre guter Durchschnitt? Weiß ich nicht. Also an wie viele Frauen müsste man sich denn ausprobiert haben oder wie viele Frauen müsste man ausprobiert haben, um jetzt, sagen wir mal, zu einer definitiven Entscheidung zu kommen, die so einen wichtigen Schritt wie, na jetzt wollen wir mal Kinder machen, meine Liebe, rechtfertigen würde? Kann man so nicht sagen, weil kann auch schon die erste sein gleich, die richtige ist. Ja, aber bei dir wird er jetzt wahrscheinlich eher die 9., 10. oder 11. dann möglicherweise. Ach, nee. Naja, die erste kann es ja nicht mehr sein. Ist vertan, die Chance, ja. Das ist vertan. Ja. Ach, inwiefern? Ist die jetzt schon verheiratet zum Beispiel? Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Hat den Kontakt völlig verloren. Ja. Ach man, jetzt sind wir voll abgekommen. Nehmen wir mal an, zack, jetzt hast du aber doch Kinder. In 5, 6 Jahren sind die 5, 6 Jahren sind die 4, 5 Jahre alt. Und du zeigst ihnen jetzt den Minolpirol. Ja. Ja, und wie würdest du ihnen denn jetzt die Welt um den Minolpirol herum schildern? Also die Welt, die eigentlich zu Minolpirol gehörte. Ja, wahrscheinlich, dass es bloß diese Tankstelle gab, ne? Eigentlich Minol war ein Monopolunternehmen und war immer ein Erlebnis, wenn man zur Tankstelle fuhr, mit dem Auto tanken fahren, bei Papa ins Auto, und es war immer ein Erlebnis, wenn man auch extra nach Potsdam fahren musste zum Tanken, ne? Und so. Ach, also was war denn das Erlebnis dabei? Ja, ich meine, war nicht alltäglich so, sag ich mal. Und dann so eine Autofahrt zur Tankstelle, und dann wurde man ja noch bedient, ja. Man durfte ja nicht selber tanken, es war ja noch richtig mit Service, und dass da so ein Tankwart dann kam, der dann getankt hat da und passiert hat gleich an der. Und sag mal, die Fahrt zur Tankstelle ging jetzt in eurer Familie schon als so eine Art gesellschaftliches Ereignis weg. Ja, also soweit ich das mit, meine, ich war nicht immer dabei, also so ist ja nun nicht, aber. War doch schon schön, ja. Ja, wurde aber noch nicht so viel getankt wahrscheinlich, wa? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Weil man nicht. Doch ein bisschen weniger Auto gefahren man ist. Man ist wahrscheinlich weniger gefahren, ja. Ja, doch. Schön. Ja, und da kannst du dich noch an den Erwerb des Minolpirols erinnern? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Irgendwann hatte ich den mal, ich glaube, das war von der den da irgendwie dann mit einer Tankstelle da erworben haben wahrscheinlich, dass ich denn da. Ach, im Grunde wie heute, wa? Wenn man jetzt irgendwie, man kommt nach Hause, war mal jetzt ein paar Tage im Erzgebirge, fährt zurück, muss was mitbringen, ach, denkt man, halte ich nochmal an der Tankstelle Blumen für die Freundin kaufen. Also, dass es denn so ein bisschen, dass ich was zum Spielen hatte im Auto während der Reise oder so, ja. Weiß ich nicht, warum das so war. Jedenfalls habe ich den noch irgendwie. Irgendwie hat der ja die Zeit überstanden, weil viele Dinge schmeißt man irgendwo mal weg, so Spielzeug, so, weiß ich nicht. Ja. Was man so früher aus Überraschungseiern von den Gruppen so mal hat, war ja auch eher selten in der DDR, dass man sowas mal bekam. Aber da habe ich auch nichts mehr von, also weiß ich nicht. Die hast du jetzt, von denen hast du dich verabschieden können, von den Überraschungseiern, also ja, vom Überraschungseierinhalt. Ja, auch den Inhalt, also vielleicht gut, wenn ich mal irgendwo kramen müsste im Keller, noch eine Kiste, wo vielleicht so 10 Sachen vielleicht sein würden noch oder so. Ja Mensch, kram mal, aber die werden doch jetzt hoch gehandelt, oder? Die frühen Überraschungseierinhalte. Ja doch, ich glaube ja, ne? Ja. So spezielle Börsen für und so, ne? Tauschbörsen. Klar, da kannst du jetzt wahrscheinlich dicke Knete mitmachen. Oh. Ey, Schätze im Keller. Ja. Gut, danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Okay, tschüss. Schönen Abend. Ja, danke dir auch. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, ah. Hier ist der Michael. Der Michael, aber Mensch, du zählst doch ja zu den Nachdenklichen wieder unter den Hörern, hä? Ach, naja, vielleicht doch, ja. Ah, naja, doch. Schreibst du Tagebuch? Nee, überhaupt nicht. Und Gedichte? Ich reime ja, irgendwie so, doch so, ja. Aber die schreibst du dann schon auf, so eine Gedichte? Die schreibe ich auf, ja. Ja? Und kannst du mal ganz kurz skizzieren, was so der generelle, was so dein Thema ist, das Generalthema? Dein das Generalthema deiner Gedichte? Naja, irgendwie meine, doch eher so politisch. Ach, politisch eher? Mhm. Wie alt bist denn du? Jetzt 17. 17? Naja, da wäre ja, sagen wir mal, Liebe als ein zentrales Thema auch, Liebe, Einsamkeit und so, wären ja auch durchaus Themen, die Sinn machen würde, wenn man 17 ist und gerade wahrscheinlich so rumpubertiert. Mhm. Ja. Wie war dein Name? Michael. Michael, mit dieser Pubertät, jetzt halt rumpubertieren gesagt, das klingt ja ein bisschen abfällig und überheblich, ne? Naja. Klingt das abfällig, jetzt in deinen Ohren, abfällig und überheblich? Nee, eigentlich eher so reell. Eher reell. Und würdest du dich denn jetzt immer als jemand bezeichnen, der in der Pubertät ist, oder bist du vielleicht schon drüber weg? Nee, immer noch mittendrin, glaube ich. Bist du noch? Ja, woran merkst du, dass du jetzt in der Pubertät bist? Weil das ist eine Frage, also was mir jetzt als Frage eingefallen ist, merkt man jetzt selber, wenn man gerade pubertiert, oder ist Pubertät immer nur ein Phänomen, was von anderen wahrgenommen wird? Naja, man nimmt es doch selber auch wahr. Andere nehmen es wahr, indem man vielleicht jetzt Pickel bekommt oder so, aber man selber kennt doch den eigenen Körper und irgendwie wird man dann auch vernünftiger. Aha, du meinst jetzt, dass zum Beispiel so an ungewohnten Strählen Haare sprießen und aber, dass sich auch, sagen wir mal, die Psyche, der Charakter in Richtung Reifung verändert. Ja, genau so. Ja, und betet hast du jetzt an dir beobachten können? Ja, schon vor längerer Zeit. Ja, jetzt so gerade das Reifen. Hm? Wie hat sich das dir selber gegenüber dargestellt, dass du jetzt reifer bist? Naja, eben das, was bei ihm irgendwie abläuft, irgendwie wird man vernünftiger. Natürlich bilden sich die ein oder anderen Organe auch mehr aus. Mhm. Ja, und wenn du jetzt mal an so eine fernliegende Zeit denken wirst, in der du, sagen wir mal, 31 Jahre alt bist, mhm, denkst du, dass es da noch eine Verbindung gibt zu deinem jetzigen psychischen Zustand, oder denkst du, dass da alle Verbindungen quasi gekappt sein werden und du mit 31 dann wahrscheinlich doch sehr anderer Mensch sein wirst? Ja, ich denke, ja, bestimmt sehr, also anders bestimmt, aber nicht. Ich denke, ich werde schon irgendwie noch irgendwie was davon behalten. Also ich werde mich jetzt nicht von Grund auf umkrempeln oder so. Ja, könntest du dir ein Interesse vorstellen, was du jetzt, sagen wir mal, hast, was noch 14 Jahre halten könnte? Ja. Ein Interesse, eine Fragestellung, ein Hobby, einen Wert? Doch, ich denke mal, dass das politische Geschehen und die sozialen Missstände hier in Deutschland, ich denke, dafür werde ich mich irgendwie mein ganzes Leben lang interessieren und befassen. Hm. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ganz viele Leute so mit 17, 18, 19, 20 besonders kritisch sind und dass aber dann doch unter Umständen, sagen wir mal, Universitätsprofessoren, Parteivorsitzende und Aufsichtsratsvorsitzende daraus werden? Ja, und das ist eigentlich mein Problem. Das ist eigentlich das Problem, was mich eigentlich ärgert, dass so viele Leute jetzt sich so in diese rechte Szene verfallen, vor allem bei mir im Bezirk. Ja, nee, ich meine jetzt nicht in die rechte Szene verfallen, sondern, sagen wir mal, grundsätzlich sich verändern über einen Zeitraum von 10 oder 15 Jahren. Ja, bestimmt, auf alle Fälle. Ja. Und hast du für dich selber da keine Angst? Hm? Hast du da für dich, was dich selber betrifft, hast du da Angst? Oder denkst du, na, wenn es so ist, dann ist es irgendwie normal? Oder da muss ich aufpassen? Das weiß ich nicht. Ich denke mal, ich werde mich schon richtig orientieren und meine, auch der Umgang bildet ja auch den Menschen, richtig? Ja. Gibt es so ein Symbol für, da sagen wir jetzt, deine politische Anschauung im Moment? So ein Zeichen? Ein Symbol? Ja, ein Symbol, ein Zeichen. Sagen wir ein roter Stern oder Hammer und Sichel oder Che Guevara oder wie? Wiesig Uni, Che Guevara. Mhm. Ja. Könntest du dir vorstellen, jetzt, sagen wir mal, Che Guevara auf dem Arm zu tätowieren? Um dir gewissermaßen als Erinnerung für deine jetzige politische Anschauung ewig mit dir rumzutragen? Auf alle Fälle, ja, doch. Ah, ja. Ich denke, dazu werde ich ewig stehen. Ich kann auch nichts anderes akzeptieren, so weit hin. Hm. Wobei später in einem Tennisclub würden sie dich vielleicht ein bisschen misstrauisch anschauen. Dann würde ich mich vielleicht, dann würde ich mir vielleicht einen anderen Tennisclub oder so. Clever! Ja. Michael, danke. Aber ach Mensch, jetzt sind wir ja nicht aufs Thema gekommen. Das müssen wir aber schnell noch machen. Ja, ja. Ja, das Thema war der Thema ist Friedhof der kleinen Dinge. Naja, ich glaube, damals in alten Zeiten, in DDR-Zeiten, musste man noch, wenn man jetzt ins Schwimmbad gegangen ist, musste man noch Badekappen tragen. Ach. Ist das irgendwie untergegangen? Gibt es keine Badekappen mehr? Nee. Schon, aber dieses Muss besteht nicht mehr. Ach, man kann auch mit offenen Haaren ins Ja, kann man. Ich war immer nur in der Sauna, ich gehe immer nie ins Schwimmbad, fällt mir ein. In die Sauna kommt man ja ohne rennen. Mhm. Ach, und aber das hat doch damals einen sachlichen Grund gehabt, weil die Haare dann die Düsen da verstopfen. Mhm, ganz genau. Aber ich meine, die Schwimmbecken, die haben sich ja jetzt nicht grund auf verändert. Ach so, ich hätte ja. Oder vielleicht nehmen die bloß einfach dreist in Kauf, dass dann eben verstopfte Düsen sind und dann wird eine Woche zugemacht, ja. Wartung. Ja. Ohne störendes Publikum. Man sich auch zum Beispiel noch nackt duschen. Ja. Und das ist jetzt alles nicht mehr so. Also Mensch, aber das hast du doch dann aber auch eher aus Erzählungen, Michael. Wenn du jetzt 17 bist, dann warst du damals 10. Naja, nee, wobei das... Ich hab dann auch in DDR-Zeit noch schwimmen gelernt. In DDR-Zeit noch schwimmen gelernt, schön. Ja. War ja auch noch in so einer Schwimmhalle. Ja. Michael, kennst du denn noch einen Rechenschieber? Ja, den kenn ich auch noch. Ich habe ja bei mir einen auf dem Schreibtisch. Aber nicht von dir. Hast du den selber mal benutzt im Unterricht? Nee, im Unterricht nicht. Kannst du damit umgehen? Könntest du damit multiplizieren oder Wurzeln ziehen? Nee. Ach, du hast den jetzt quasi eher so als einen schönen Gegenstand bei dir auf dem Schreibtisch liegen. Ja. Einen Gegenstand, der irgendwie von früher kündet. Genau. Dessen Funktion du aber nicht entschlüsseln könntest, eigentlich. Doch, schon. Na gut, aber den du selber jetzt nicht zum Funktionieren bringen kannst. Vielleicht jetzt, also jetzt diese Wurzeln ziehen vielleicht nicht, aber jetzt Grundrechenaufgaben so. Grundrechen? Addieren kann man ja nicht damit, man kann eher multiplizieren. Ja, aber Wurzeln ziehen, weiß ich jetzt nicht. Multiplizieren, das ist mir klar. Multiplizieren kannst du mit dem Rechenschieber? Ja, ja. Ja? Man schiebt den einfach so rum, guckt mal drauf und dann ist es gut. Na dann multiplizier mal, hast du deinen Rechenschieber da? Moment. Jetzt nimm aber nicht einen Taschenrechner. Was? Michael, jetzt aber nicht einen Taschenrechner nehmen. Nee, mach ich nicht. Gut. Dann rechne jetzt mal. Warte. Ey, wir müssen jetzt hier den Japanern und Koreanern ein bisschen was entgegenhalten. Wenn man vorhin in den Nachrichten gehört hat, dass die viel besser in Mathematik sind. Ja, Mann, dann sag mir mal jetzt. Du hast es gehört, ja, die Nachrichten vorhin. Ja, wir haben zum Beispiel auch ein Mitschüler, kommt jetzt aus Russland und der kann echt gut rechnen. Das ist unglaublich. Ja. Machen wir mal eine einfache Aufgabe. 17 mal 11. Und du musst es jetzt aber mit dem Rechenschieber rechnen. Und du musst beschreiben, was du dabei machst. Ja. Habe ich gemacht. Und was kommt raus? Ich habe jetzt 187 raus. Ja. Und du kannst es nochmal beschreiben, was du da gemacht hast? Also ich habe mir die 17 angeguckt. Und die 11 dann so komisch rübergeschoben und dann so einen komischen Kehrwert gebildet und da kam ich dann auf dieses Ergebnis. Michael? Ja? Ganz so zuverlässig klingt ja deine Beschreibung aber nicht, muss ich mal ehrlich sagen. Ja? Wenn das jetzt ein Gericht wäre, dann hättest du wahrscheinlich nicht gerade das Herz der Juroren erobert. Nee, wie würdest du denn das jetzt so erklären? Wie bitte? Wie würden Sie denn das jetzt so erklären? Ey, da fällt ja gleich ins Sie. Nur weil ich dich hier ein bisschen geißel und wie ein Mathematiklehrer behandle. Mhm. Herzchen, ganz entspannt. Wir können aber beim Du bleiben. Ja? Ja. Ich würde sagen, die 1 über die 17. Und dann unter der 1 ablesen. Jo. Sehr gut. So kann man es. Genau so. Michael, danke für deinen Anruf. Ja, tschüss, man muss immer nur auf Wiederhören. Ei, ei, ei, ei. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja. Ich wollte... Wer bist denn du? Ich bin Bettina. Bettina? Ja. So. Du weißt, wir suchen die verlorenen Dinge. Ja, mir fiel dazu ein, wir hatten immer, um Schlagsahne zu schlagen, so ein Gerät mit zwei Quirlen, wo man an der Seite so drehen musste. Ah ja, aber die gibt's noch. Die gibt's noch? Die gibt's noch. Habe ich mir neulich gerade neu gekauft. Ach. Weil der so super schick war. Der war ist voll aus Metall, so ein Handquirl. Na, in die Schublade nehme ich immer nie zu. Jetzt habe ich so eine Westküchenmaschine und da schlägt die immer um, die Schlagsahne. Also mit der schaffe ich das nicht, die ist elektrisch. Ach so, und dann wird da immer gleich am Ende Butter draus. Genau. Da verpasst du dann, du musst die vielleicht nicht so schnell stellen. Ja, ich verpasse immer den Zeitpunkt, weil ich dann immer noch andere Sachen nebenbei mache. Ist die denn zum Beispiel jetzt auch stufenlos regelbar oder? Die Küchenmaschine? Ja, ja, von der Geschwindigkeit her. Ja, das kann man machen. Hm? Ja, dann musst du die eher auf langsam stellen. Naja, das werde ich mal probieren. Ja, oder du kaufst dir eben so einen Handmixer. Tja, die habe ich nicht mehr gesehen. Das war eine Erinnerung an meine Kindheit. Ja. Mann, wo habe ich gehabt? Neulich erst den gekauft, einen verflucht schicken. Wieso aber nicht mehr genau wo. Ja, schade. Handmixer. Ja. Durftest du denn da, Ja, das durfte ich immer sonntags, durfte ich immer mit einer großen Plastikschüssel Schlagsahne anrühren. Kannst du ungefähr einschätzen, ab welchem Alter? Oh, das war ziemlich früh, glaube ich, mit 6 oder 5. Also ich wollte schon immer ziemlich zeitig mithelfen, ja? Ja. Hm? Versuch mal jetzt diese sonntägliche Ich-schlage-Schlagsahne-Atmosphäre zu beschreiben. Kuchen im Ofen, Fernseher an. Was war denn der beste Kuchen? Der beste Kuchen? Also den so hätte jedem können, der Traumkuchen. Apfelkuchen? Apfelkuchen. Vom Blech, so. Ach so. Großes Blech. Ich finde ja Pflaume auf Blech besser. Oder ja, Pflaume war auch lecker, genau. Ah. Ja. Da hätte ich die Deutsche Bundespost. Dann gab es aber auch manchmal, wenn keine Zeit war, aus der Assiette. Kennst du die noch? Ja. Ja, das war ziemlich eklig. Dann versuchten wir Schlagsahne zu retten. Ach so, da wurde die Schlagsahne als letztes Mittel eingesetzt, genau. Um zu vertuschen, dass es sich um Assiettenkuchen handelt. Oh. Gibt's sowas heute auch noch, so Assiettenkuchen? Das gibt's noch, ja. Aber ja? Ist genauso eklig, ja. Auch so komische Alufolie, dicke Alufolie. Mhm. Ja, Handmixer. Bettina, dann danke ich dir erstmal, ja? Ja, bitte. Okay, tschüss. So, liebe junge Menschen, habt ihr noch ein bisschen Gelegenheit nachzudenken? Ich werde erstmal wieder eine Musik spielen und vorher aber natürlich noch einen Gottfried Benn liest ein eigenes Gedicht. Es passt nicht so ganz, aber die Überschrift ist schon prima. Denk der Vergeblichen. Denk der Vergeblichen. Wenn ein Verzweifeln, der du doch große Stunden hattest und sicher gingst und viele Beschenkungen aus Rausch und Morgenröten und Wendungen unerwarteten dir pflegen konntest, wenn ein Verzweifeln selbst mit Zerstörung und Endverglimmen aus dem Unergründlichen in seine Macht dich will. Denk der Vergeblichen, die zarte Schläfe ingewendeten Gesichts, in der Erinnerungen Treue, die wenig Hoffnung ließen, doch auch nach Blumen fragten und still Verschwiegenes mit einem Lächeln von wenig Ausdruck in ihren kleinen Himmel hoben, der bald verlöschen sollte. Johnny war ein Butterkeks, er glaubte an die Liebe. Doch er wurde aufgegessen, das tat weh. Heidi war ein Wohnmobil, sie wollte in die Berge. Aber ihre Eigentümer fuhren an die See. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair. Sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge brauchen Liebe. Tausend Dinge wollen glücklich sein. Tausend Dinge sagen, bitten, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Toni war ein Küchenmesser, wollte niemand wehtun. Doch er musste schneiden, bis er daran zerbrach. Helga war ein Telefon, sie fand Gespräche eklig. Könnt ihr ahnen, wie sie litt, wenn jemand lange sprach? Billy war ein Tesafilm, er wollte nicht mehr kleben. Niemand riss den Zettel ab, der so an ihm hing. Renate war ein Kaugummi, sie hatte Angst vor Zähne. Sie wurde hart wie Stein, klar, dass da was kaputt ging. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair. Sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge brauchen Liebe, tausend Dinge wollen glücklich sein, tausend Dinge sagen bitte, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Fanny van Dan, der definitive Philosoph der kleinen Welt, würde ich an der Stelle sagen. Der Song ist zu finden auf seiner ersten CD, Club Songs. Gibt zwei CDs von Fanny van Dan, beide großartig, beide unbedingt empfehlenswert. Die zweite heißt dann, glaube ich, Basics. Genau darum jetzt unsere Aufmerksamkeit, unsere Liebe den kleinen Dingen widmen, insbesondere denen, die in der Zwischenzeit verschwunden sind, wie Rechenschieber, Minolpirole und gerade so auf der Grenze Handmixgeräte. Wer dazu einen Beitrag zu leisten hat, müsste sich an die folgende Telefonnummer wenden. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Das ist, glaube ich, klar. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Ist Sir Henry. Tag, Sir Henry. Ja, ich will mich auch nach langer Zeit mal wieder melden. Ja, richtig. Wie steht's denn da in Freiberg? Ach ja, es schneit gerade wieder. Aber ach echt, es schneit? Hier regnet's. Ja, es hat heute hier mal geregnet, mal geschneit. Ein Stückchen war. Ey, das ist ja hart. Und dann morgen mit Skiern zum Bäcker. Ja, kann schon sein, wenn wir Glück haben, aber das Wetter soll ja, naja, ist egal, soll ja wärmer werden, dummerweise. Ach nein, ich begrüße das ja sehr. Ich nicht. Musst du Kohlen holen bei dir zu Hause? Nee. Nee. Warum nicht? Weil es alles mit Fernwärme beheizt wird. Ah ja, na da ist natürlich ein lockeres Leben, da schaut man dir im Winter gelassen ins gefrorene Auge. Sicher, ja. Aber ich vermisse was ich wirklich seit langem nicht mehr entdeckt habe, und zwar sind das die Zeltplatzkinos. Zeltplatzkinos. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ist ja nicht gerade so ein kleineres Ding. Nee, aber ich war ja nie zelten. Aber sagen wir mal, es war ein kleines Andenken an meine Kindheit, sagen wir mal so. Ja. Aber also Zeltplatz stand früher ein Kino mit Holzbänken und also so ein Zeltkino halt. Mhm. Aufgeblasen. Das gibt es echt nirgendwo mehr. Und dann außerdem noch diese Brausepulvertütchen. Die sind wirklich klein und die gibt's auch nicht mehr. Aber wobei, Brausepulvertütchen habe ich neulich auch schon wieder mal entdeckt. Aber nicht diese Himbeerteile, die da so schäumen und so. Doch, die schäumen auch schon noch. Ja, aber das sind ja ganz andere. Naja, gut, wir können das jetzt nicht an Marken festmachen, sondern das muss sich um grundsätzliche, sagen wir mal, wertvolle Erfindungen der Menschheit handeln, die an sich verschwunden sind, die jetzt, sagen wir mal, nicht die Überschrift gewechselt haben. Also wenn man sagt, man vermisst jetzt, sagen wir mal, eine ganz bestimmte Biersorte, berüchtigte Rostocker Petermännchen, dann gilt das natürlich nicht, weil Bier ja immer noch hebt. Mhm. Ja? Beim Bier ja. Zum Beispiel, was ja interessant ist, wobei, da ist das hinaus auf der Kippe. Zum Beispiel diese Schnappverschlüsse, die gibt's ja aber noch bei einer Sorte, wie heißt die, bei diesem komischen Krr-Krr-Bier. Weißt du, was ich meine? Bier, was? Wo man so klackert oben. Diese Bierverschlüsse da. Diese komischen Bierverschlüsse. Ja, die waren ja vor 50 Jahren, waren die voll verbreitet bis zur Erfindung des Kronkorkens. Dann erhielt der Kronkorken einen triumphalen Einzug in die Welt des Bieres. Ja, aber auch in die Welt der antialkoholischen Getränke. Auch in die Welt der antialkoholischen Getränke. Ja, und jedenfalls verschwunden haben die tollen Klipp-Schnappverschlüsse sind gewissermaßen ausgestorben. Stimmt. Überleben jetzt aber natürlich doch als quasi Markenzeichen eines singulären Bieres. Mhm. Also wer so eine grundsätzliche Erfindung aufzuweisen hat, der soll hier unbedingt anrufen. Zu Henry Zeltplatzkinos. Kontrollierst du denn noch die Zeltplätze, auf denen du früher Zeltplatzkinos kanntest? Naja, indirekt. Ich meine, wenn ich mal wieder durch Zufall mal wieder in so einem Zeltplatz da bin, da sehe ich das schon, dass da was anderes draus geworden ist, aber sagen wir mal jetzt direkt darauf hin, irgendwie Zeltplätze zu checken, das mache ich natürlich ja nicht. Aber was ist denn draus geworden? Also da kannst du sagen, ja, da wurde der Zeltplatzkino wurde umfunktioniert zu einem Supermarkt. Zu einem Supermarkt? Ja. Ach Mensch, ist ja auch bitter. Das ist echt scheiße. Ansonsten ist es aber doch auch schön, auf dem Zeltplatz einkaufen zu können, oder? Ja, aber es sieht innen noch alles aus wie früher, also zumindest bis auf die Ausstattung, aber halt die Wände und alles noch genau wie früher, bis auf halt die Innenausstattung, ne? Die ist dann komplett anders. Ach man, das ist ja dann aber doch schon ein trauriger Anblick, oder? Ja, eben. Das ist dann irgendwie alte Erinnerungen gemischt mit neuem, naja, kapitalistischen Warenfülle. Ja. Kaufen, kaufen, kaufen. Okay, Sir Henry. Ja. Vielen Dank. Ey, ich wünsche dir, dass es da unten in Freiburg saukalt wird und ganz viel Schnee ist. Hoffentlich gibt es bald wieder viel Schnee. Und hier soll die Sonne scheinen und die Kirschbäume sollen blühen. Ja, aber euch Sommer hier und Winter, das wäre okay. Ja, das wäre prima. Weil da müsste man sich nur in den Zug setzen. Alles klar. Okay, tschüss, Sir Henry. Ciao. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Jetzt mal, sag mir mal, wann hast du angerufen? Vor etwa 2 Minuten, nehme ich mal an. Also genau genommen warte ich auf die Telefonnummer schon seit um 22 Uhr. Echt? Nee, ich hab die aber schon mal angesagt. Ja, habe ich ja dann noch gekriegt. Warte mal, lass ich sie nochmal gleich ansagen hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam. 74 81 110. Großartig. Und du musst mir jetzt mal deinen Namen sagen? Axel. Axel, und dann musst du mir nochmal sagen, wie du dich jetzt, wie das funktioniert hat. Du hast ja offensichtlich zum Hörer gegriffen. Ja, ich hab zugehört gehabt über Lautsprecher hier und dann hast du auf einmal Hallo gerufen. Ich hab Kopfhörer auf. Ach so. Und dann, naja. Den einen habe ich am Ohr, den anderen halt ein bisschen weiter höher und dann konnte ich gleich zugreifen. Ah, ja. Na gut. Also ich bin erstmal ganz froh, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, da freut mich auch, Axel. Da muss ich dir mal sehr sagen, ich habe dich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gehört. Mensch, Axel, das freut mich natürlich nicht. Schon seit wenigstens 2 Jahre. Oh, das lässt mich jetzt aber hier betrübt da sitzen. Ja, ich habe damals eure Anfangszeiten, wo ihr euch dann auf Fritz umgestellt habt. Ja. Und so, das habe ich alles mitgehört und mitgekriegt und schön. Dann habe ich meine Frau damals kennengelernt, die mag euren Sender nur ja nicht. Ach, dann hast du deiner Frau zuliebe auf Fritz verzichtet? Ja, so ein bisschen so. Ich meine, ich habe immer wieder versucht, weißt du, so im Autoradio, wenn sie mal ausgestiegen ist, halt gleich umgestellt, weißt du, ja. Also was programmiert ist. Und wenn sie dann wieder eingestiegen ist, was ist denn das hier? Bap. Und in der Wohnung dann, wenn du Fritz hören willst, dann ist er aber raus auf dem Balkon. Nö, dann nehme ich mal Kopfhörer oder so. Ja, er sitzt ja jetzt im Moment auch mit dem Kopfhörer da. Ja, wobei meine Frau ist nicht hier. Ach so. Ach nee. Mensch, dann könntest du ja im Grunde richtig laut hören. Aber nachher sagen die Nachbarn ja, hier was, wa? Ja, die Nachbarn. Außerdem ist mein Sohn hier und der... Der petzt auch, der kann den Mund ohne halten. Nee, meine Frau ist im Krankenhaus. Ja, ach Gott. Ja, ganz traurig. Die hat eine Tochter entbunden. Ach, na, das ist doch, was ist denn daran traurig? Nee, ich bin total glücklich. Ich meine... Ja, gut. Warte, hast du jetzt mal eine Woche Ruhe, oder was? Ja, außerdem. Nee, mal auf das Bier zurückzukommen, ja, was ja. Meinst. Wolltest du jetzt den Namen nicht sagen, oder? Nee, mir ist er nicht eingefallen, weil ich hab so ein schlechtes... Flensburger, richtig. Ich hab so ein schlechtes, konkrete Sachengedächtnis. Ja. Ich hab oft nur so ein Gedächtnis... Das ist eine sehr schöne Sache, die Verschlüsse. Die, ja, oder? Ja. Siehst du? Aber früher ja schon, ich meine... Man hat's ja früher ja... Wir wollen ja doch aber grundsätzlich sehr praktisch erscheinen, ne? Und überall haben aber die Kronkorken Einzug erhalten. Und im Grunde ist doch so ein... Wie heißt denn so ein Verschluss eigentlich dabei im Flensburger? Weißt du das? Weiß ich auch nicht so genau. Mann, du bist doch ein Bierauskenner, da müsstest du doch wissen. So genau kenne ich mir ein Bier auch nicht aus. Ah, siehst du, das wäre übrigens eine andere Sendung. Ich weiß nur, dass du damals in unserem Bier und so auch das gab und auch bei der Brause und so. Wir haben so mal eine Schule mitgeschleppt, die Flaschen. Ja, wie alt bist du denn? Ja, doch, so alt wie ein Kartenspielkarten halt fürs Kart. Ich glaube, Johnny hört ja nicht mehr zu, aber jetzt wird er gleich nochmal überlegen, wie viel. Aber irgendwas um die 30 wird er sich sagen. 32 ist er, der Junge. Ja, doch. Ja. Krieg mal, und dann Kronkork mal. Dabei sind die ja quasi endlos wiederverwendbar. Ja, diese Clip- stimmt. Dingsverschlüsse. Außerdem, jetzt muss ich mal einen Hilferuf raussenden. Ey, wer ungefähre Vorstellung hat, wie der Verschluss da oben eigentlich heißt, du für den Flensburger Dings, der sollte unbedingt hier anrufen und jetzt mal sagen. Ja. Du, aber ich hab mit den Kronkorken, habe ich jetzt vor kurzem in so einem Großkino auch an der Bar kennengelernt. Die sind auch unendlich wiederverwertbar. Wieso, was machen die, was denn? Und zwar haben die da ein amerikanisches Bier. Ach so, wo die runterzuschrauben sind, wa? Ja, genau, zum Runterdrehen. Ja. Die aber kannst du runter und wieder aufdrehen, ist genauso, hält auch dicht und so. Aber die werden ja dann doch weggeschmissen. Ja, ne, ich meine, das ist dann eine Ansichtssache. Du glaubst ja nicht, dass dann da so eine Amerika... Wenn sie die beiseite legen würden, könnten sie die auch jederzeit wieder fassen. Ja, aber dann müssten sie wahrscheinlich einen Kronkorkenaufschrauber einstellen. Und das ist ja sicher automatisiert. Ja, das ist auch teuer, ja. Ja. Gut, gibt es sonst so Sachen, die du vermisst? Von ja, denen du merkst, dass sie immer plötzlich verschwunden sind? Was mir zum Beispiel fehlt, ist, wenn du heutzutage Fernsehen guckst. Ja. Dann hast du da immer diese hässliche Werbung da drin und so. Ach so. Kannst du dich noch entsinnen an die DDR-Werbung? Ja, das ist aber hoch endlos her. Das ist jetzt aber auch im Grunde... Das ist eine uralte Sache, aber wenn man so dran denkt, ich meine, heutzutage gibt es ja wirklich, also was da an Werbung bringen, ist doch sowas von stumpfsinnig teilweise oder total, weiß ich nicht, da müssen manchmal Hirnlose dran sitzen. Und du meinst die Ostwerbung? So, Sauerkohl ist ja so gesund, war voll hip. Mir einfällt zum Beispiel diese Bardo-Sahn, kennst du da oben? Ja, ja. Oh, das können wir aber alle mitsingen, oder? Wenn du die gekriegt hast und so. Ja. Wenn sie dann die ganze Familie so gezeigt haben, wenn sie dann so Stock für Stock die Bahnen abgegangen sind, weißt du? Ja. Badestuben, so ein fünfstöckiges Haus, oben hat der Vater drin gesessen und dann ist sie runtergegangen, hat Mutter drin gesessen, dann das erste Kind, das zweite Kind, das dritte Kind. Das war doch noch Werbung gewesen und ich ja. Dachte, was sie hier. Vor allen Dingen war es aber auch eine Melodie, die sich eingeprägt hat, oder? Ja. Kannst du mal ansingen? Baden mit Badusan, Badusan, Badusan und so ging es dann immer weiter. Super. Ja, das ist genau, ganz, ja. Ganz alt drinne. Bloß wobei, wenn du jetzt wirklich irgendwie was geißeln willst, was das Fernsehen betrifft, dann musst du sagen, was weggefallen ist, ist zum Beispiel der Weg zum Fernseher, weil ja jetzt alle eine Fernbedienung haben. Ja. Früher, wenn man ein Programm wechseln wollte, dann musste man da erstmal über den Couchtisch rübersteigen, dann hat man die Salzstangen umgeworfen, dann ein Bier umgeworfen, dann musste man erst in die Küche Lappen holen und dann konnte man zum Fernseher gehen und ein Programm wechseln. Das hat natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. Das hat aber auch seine Vorteile. Welche denn? Ich kann mich entsinnen, wir hatten noch so einen alten Fernseher gehabt. Ja gut, einen alten Fernseher war damals eigentlich schon ein gutes Gerät, war auch schwarz-weiß, wie es sich so gehört hat. Aber der hatte dann immer diesen Drehknopf, so einen normalen Drehen, so ohne ja. Irgendwie Klacken. Weißt du, wo du dann so ja. Feinabstimmung getätigt so gekriegt hat. Und dann den zweiten Knopf, das war dann der so stufenweise geschaltet hat. Und da hatte ich das damals so als Junge, wenn ich dann mal ein bisschen länger Wochenende aufbleiben durfte. Meine Mutter, die hat dann gesessen, die wollte dann irgendwelchen Stunden gucken hier, weiß ich hier. Wir haben ja auch schon Westfernsehen geguckt, ja. So war ja nicht. Und dann warst du die Fernbedienung für deine Mutter oder was? Nee, aber dann hat sie dann irgendwas sehen wollen und was mich zum Beispiel ganz interessiert hat, war die Science Fiction so. Weißt du, was wir heute so ja. Nachträglich bringen, ja Godzilla und so was. Das war ja damals ganz groß gewesen, so vor 20 Jahre bald oder 15 Jahre. Und dann das bin ich leise und muss ich ja ehrlich sagen, bin ich zum Beispiel halt die Wohnstubenuhr umgestellt, ein bisschen vorgestellt, dann habe ich Mutters Armbanduhr die auf den Tisch vorgestellt und dann war bloß diese scheiß Klacken von diesem Stufenschalter. Ja. Weißt du, und dann ist er wach geworden. Du solltest doch die Musiksendung anlassen, du solltest doch die Musiksendung anlassen. Ja, und dann halt dann aber die Uhren vorgestellt und dann Mutti, du, die ist zu Ende. Ja, aber der hat dich immer verraten. Jetzt mit einer Fernbedienung, da ist das natürlich, das geht alles geräuschlos. Ja. Weißt du? Ah ja, verstehe. Du hast aber andererseits auch Glück, dass du auf der einen Seite die Fernbedienung gekriegt hast, aber dann wahrscheinlich erst zu einem Zeitpunkt, wo Mutti schon weg war, oder? Ja. Da im Grunde hättest du sie damals gebrauchen können. Ja, die hätte ich damals gebrauchen können. Und heute könntest du ja, wenn du wolltest, klackern, wie du willst am Fernseher. Ja, da kannst du ja rumschalten, ja, wie du willst. Ist ja keine Mutti mehr da. Ja. Aber wie gesagt, die Bewegung fehlt auch. Axel, hast du Kabelanschluss? Naja, sowas in die Art. Satellit? Nee. Was denn? Was sie heutzutage so auf der kleineren Städte so verteilen. Da finden sich irgendwo welche, weißt du, die stellen dann irgendwo zentrale Satelliten auf. Ach so. Schüsseln und dann speichern sie alles drin und dann sind sie so die Kabelanbieter, so die privaten, weißt du. Siehst du? Und da ist ja jetzt so naheliegender, kleiner, herzzerreißender, warme Gefühle auf sich ziehender Gegenstand, der damals half fernzusehen, den hast du schon völlig vergessen. Die Zimmerantenne. Ja. Siehst du? Du, kannst du dich an die noch erinnern? Habe ich mich eine Zeit lang mit rumgequält. Ist das heute nicht eine triste Welt ohne Zimmerantenne? Damals hat man doch, konnte man doch noch quasi Einfluss nehmen aufs Fernsehprogramm. Zumindest aufs Bild, ob es gut aussieht oder ob es scheiße aussieht. Ja, das stimmt. Ja? Habe ich aber 92, 93 gehabt. Ja, ich hab's ja auch noch asig lange gehabt, aber dann kam diese Satelliten und das alles, ja. Und dann kam Kabel und nur noch unerträglich gute Bilder. Da hatte ich noch eine Trennung hinter mir und da habe ich mir noch so einen kleinen Fernseher, dann habe ich mir Kabellitze geholt und dann habe ich mir bloß so eine ganz alte Antenne vom Schrott geholt und die habe ich dann oben auf der Schrankwand zu liegen gehabt und dann immer jedes Mal, wenn ich einen Sender dann umgestellt habe, musste ich die auch ein bisschen drehen. Und dann kommt man natürlich in volle Pulle, ganz schwere Konfliktsituation, man steht mit der Zimmerantenne hinterm Fernseher, weißt, das Bild ist gut und jetzt sieht man aber nicht. Genau. Axel, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Gut, alles klar. Tschüss. So, Kinder, die Telefonnummer ist 7481 110, 7481 110. Da kriege ich immer Beschwerden, dass ich die Telefonnummer nicht durchsage. Aber das macht jetzt wenig Sinn, weil die Leitungen voll sind. Wer aber trotzdem, wem wichtig auf der Seele brennt und wer seinen Beitrag hier zur hier geleisteten Erinnerungs- und Trauerarbeit leisten will und Gegenstände, Alltagsgegenstände, fleißige, bescheidene, unauffällige Diener des Menschen, die inzwischen aber ausgestorben sind, hat und beschreiben will, der kann sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Der hat die Telefonnummer 721 39 32 mit der Vorwahl Potsdam 0331 und dann 721 39 32. Da sitzt ein halbautomatischer Anrufbeantworter, im Grunde ein völlig Unikat überhaupt, was jetzt den telekommunistischen Bereich betrifft, nimmt eure Anrufe entgegen, zeichnet die auf Band auf und schneidet die dann zusammen. Und daraus ergibt sich dann ein hochinteressantes Band, eine Enzyklopädie eurer Fragestellungen quasi. Und das hört sich dann ungefähr genau, so an. Herr Kuttner, weißt du, was mich richtig aufregt, dass du die Leute hier ausreden lässt? Das ist echt so bekloppt, wenn man fängt an, irgendeinen Satz zu sagen. Blablabla. Meinst du wieder, du bist so super wichtig, dass du irgendwie alles da drüber blabern musst? Da hat irgendwie von den Zuhörern echt keiner was davon. Man sitzt vor dem Fakt Lautsprecher und man hört nur irgendein Geräuschmüll. Er beherrscht dich. Oh Mann, muss ich mir das bieten lassen? Da hättest du eigentlich Zensur, das kannst du doch rausschneiden, sag mal. Scheiße. Hallo, hier ist der Rückkopplungsman und weil wir hier keine echte Rückkopplung machen können, müssen wir eine simulieren. Kevin! Göfters, lustige Instrumente, Teil 32. Heute die Ochsenhodenraffel mit einem Josh Kammer und Cover. Martina, du kennst dich gut. Das alles zerfreit sich auf Riot. Hi, hier sind schon wir, die chauvinistischen Schottenröcke. Diesmal wollen wir euch einen Witz erzählen, aber wir haben vergessen, welchen. Hallo, ich sitze hier auf dem Balkon und ich sehe den Fernsehturm und die Siegessäule mit einmal. Herr Kuttner, ich wollte dir nur mal sagen, du hast ungefähr 26 Sekunden Zeit, um deine Regler zu bedienen. Hallo, hier ist Janina. Ich fahre jetzt gerade nach Berlin, ne? Und ich bin auf Mecklenburg-Vorpommern und ich habe gehört, dass du gesagt hast, dass wir Inzucht machen und so. Und da wollte ich mich eigentlich beschweren. Ja, Herr Kuttner, ich rede mich auf über euren Gänse. Dann direkt, ja. Die sollen mich mal in die Schule schmeißen, ja. 26 Sekunden pro Regler, meinte ich doch. Ja, was soll ich denn sagen? Hier ist Dieter. Über was ich mich aufgeregt habe, wollt ihr wissen? Naja, also eigentlich über die Berufsgenossenschaft. Die haben ja so einen tollen Zettel geschrieben, von wegen Lohn- und Beschäftigungsnachweis. Und am 12.11. werde ich wahrscheinlich dann eine Schätzung kriegen. Und das war's denn. Wollte ich auch noch mal melden. Hier ist Rebecca aus Potsdam und ich finde es peinlich, wie du deine Anrufer behandelst und deine Englischkenntnisse zur Schau stellst, die ziemlich übel sind. Ne? Possum ist zum Beispiel ein Beuteltier. Wenn du das Gürteltier meinst, heißt es Armadillo. Wenn du kein Englisch kannst, solltest du das in den Sendungen nicht immer so hervorheben, bloß weil du vielleicht ein oder zweimal in Amerika warst. Das ist ja nicht schlimm, aber... Ja, hallo. Wo ist er denn? Ich finde es ganz schade, dass du einerseits über Pensionen, die Nazi-Verbrecher hier bekommen, dich auslässt und andererseits das lustige Ding, was Harald Junke gesagt hat, so abtust als subversive Äußerung. was nur als Spaß gemeint war und er war ja nur betrunken und das ist eigentlich klasse, was wir eigentlich alle machen sollten. Ja, hallo, hier ist der Horst aus der wunderschönen Uckermark. Also aufregend prinzipiell ist ja für Leute, die bereits den NVA oder Bundesverdienst absolviert haben, völlig daneben, weil da lernt man sich über gewisse Dinge oder überhaupt alle Dinge sich nicht aufzuregen. Wie das bei den Frauen aussieht, weiß ich so nicht. Ich vermute mal, nach der ersten Geburt des ersten Kindes, logischerweise, wird das dann wahrscheinlich nachlassen. Ja, mein Gott, na, ja, also wenn, dann auch richtig, ne? Also, wenn ich dich schon mal anrufe, dann muss ich beide Sachen anrufen. Dich und den halbautomatischen, diese halbautomatische Flüstertüte hier. Ja, Hallöchen. Ich wollte eigentlich mit dem Kotti sprechen. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Na, oh Gott, hallo Kuttner, hallo Anrufbeantworter. Also, ich rege mich eigentlich gar nicht auf. Das war jetzt aber ein Versuch hier, dem halbautomatischen Anrufbeantworter in Sachen The Most Sexiest Voice Konkurrenz zu machen, ganz offensichtlich. Ansonsten muss ich ja doch hier jetzt noch ein paar Sachen nachtragen, weiter inhaltliche Sachen dieses halbautomatischen Anrufbeantworters betreffen. Erstens, wenn ihr am nächsten Band selber beteiligt sein wollt, dann müsst ihr die 0331 721 39 32 anrufen. Dann will ich zweitens bemerken, ich werde es mir fürderhin nicht nehmen lassen, meine schlechten Englischkenntnisse hier unter Beweis zu stellen und darauf hinzuweisen, dass ich ein- oder zweimal schon in Amerika war. Und drittens, Harald Junke erkläre ich nicht, liebe junge Anruferin, dann musst du ein bisschen genauer hinhören, was ich sage. Einverstanden? Genauer hinhören schadet sowieso nicht. Wobei man es auch nicht unbedingt voraussetzen kann in der heutigen Medienlandschaft, dass man dann auch genau hinhört oder genau hinsieht. Ja. Sage ich jetzt nichts zu Harald Junke, weil ich habe schon alles gesagt und wer genau hingehört hat, der hat es auch verstehen können. Jetzt machen wir schnell noch Musik, gleich kommen nämlich wieder die Nachrichten. Auch im Grunde, was jetzt sagen wir mal so die gesamtdeutsche wirtschaftliche Situation betrifft, durchaus eine Sache, die im Verschwinden begriffen ist, dass Bruttosozialprodukt. Jetzt aber nicht in der Variante, ist ja ein Song, den hört man immer, wenn, sagen wir mal, rauchende Schlote in irgendeinem Wirtschaftsfernsehmagazin zu sehen sind, dann wird der Song immer so ein bisschen und das Bild gespielt. Nicht von Geier Sturzflug, die haben es ja zu einem Hit gemacht, sondern in der ursprünglichen Version von so einem richtigen Sponti-Ensemble. Dicke Lippe hießen die Jungs. Bruttosozialprodukt unplugged. Hört sich auch prima an. Das Leben könnte so schön sein mit ganz viel Bruttosozialprodukt. Führer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja ja ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck, schon wieder ist ein ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder. wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. An Weihnachten liegen alle rum und sagen, puh, der Abfalleimer geht schon nicht mehr zu. Die Gabentische werden immer bunter, doch am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt den ganzen Plunder und sagt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Lustvoll stöhnt, hat einen nach dem anderen die Arbeit zugepackt. Und jetzt singen sie zusammen im Arbeitstakt. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird in die Hände gespuckt. Oh, 23.30 Uhr, gerade so noch. Gerade. Ah, oh, Mensch. Kurzinfo. Weichenstellung. Neuer Oberbürgermeister von Belgrad soll Slobodan Jundic werden, einer der drei serbischen Oppositionsführer. Darauf haben sich die Koalitionspartner im Oppositionsbündnis geeinigt. Die Opposition hatte monatelang für die Anerkennung des Wahlsieges demonstriert. Beharren. Russland besteht darauf, dass seine Beziehungen zur NATO vor der Osterweiterung in einen Vertrag verbindlich geregelt werden. Man werde mit nichts anderem zufrieden sein, sagte Außenminister Primakov nach einem Gespräch mit seinem deutschen Kollegen Kinkel. Entwarnung. Der peruanische Zivilschutz hat heute Meldungen dementiert, wonach im Südosten des Andenlandes mindestens 150 Menschen von einer Schlammlawine verschüttet worden sind. Alle 40 bedrohten Familien seien rechtzeitig evakuiert worden. Ankündigung. Die Spitze der Bündnisgrünen wird sich an den Protesten gegen neue Atommülltransporte nach Gorleben beteiligen. Das beschloss heute der Bundesvorstand. Vergleich. Deutsche Schüler nehmen im internationalen Vergleich in Mathematik und Naturwissenschaften einen mittleren Platz ein. Mit Schülern in Südkorea und Japan könnten sie nicht mithalten, heißt es in einer Studie. Sport. Eishockey. In der Meisterrunde unterlag Kassel Huskies den Eisbären Berlin mit 2:5. Berlin Capitals verlor gegen die Kölner Haie mit 2:4. Fußball. Die für den Abend angesetzte Nachholpartie in der ersten Bundesliga zwischen St. Pauli und Bochum ist erneut abgesagt worden. Sturmböen hatten das Stadion beschädigt. Wetter. Abends und nachts im Fritz-Radio-Land unverändert große Schauerneigung 1 bis 4 Grad. Verkehr. Bundesstraße 167 von Neuruppin Richtung Finofurt A11 zwischen Neuruppin und Finofurt fährt ein Schwerlasttransport. Das Fahrzeug kann nicht überholt werden, hat aber in Kürze die Autobahn erreicht. Das war ein Fritz Kurz und Matthias Kerkhoff. Und ich habe völlig vergessen, hier beim Verkehr so einen Alarm zu machen wie sonst immer. Stimmt. Ah, peinlich. 4 Fritz, 5 Heinz. Bitte? Okay, der Reihe nach. Am 1. März wird Fritz 4 Jahre alt. Am 1. März veranstaltet Fritz 5 Partys in 5 Städten. Am 1. März spielen diese 5 Städte den Städte-Heinz. Cottbus gegen Perleberg, gegen Frankfurt, gegen Potsdam, gegen Berlin. Frankfurt gegen Potsdam, gegen Cottbus, gegen Berlin, gegen Perleberg. Stadt gegen Stadt. Die Gewinnerstadt bekommt zusätzlich zur Fritz-Party noch 2 ganz spezielle Partygäste. Bürger Lars Dietrich. Bürger Lars D. Hey, guten Tag. Das Mikro in der Hand, elegant oder hart. Und der Wolf. Yeah, der Wolf. Gibt's doch gar nicht. 4 Fritz, 5 Heinz. Wir sagen euch, wie, wo, wann, warum und wohin. That's wonderful. Der Städte-Heinz. Am 1. März. Zum 4. Geburtstag. Von Fritz. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Ha, das muss so nochmal gesagt werden an der Stelle. Kinder, spielt nicht immer Heinz, spielt lieber ein bisschen verrückt. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. und sprich bitte ins Mikrofon. So, Thema ist klar, auf der Suche nach dem Friedhof der kleinen Dinge, die Sachen, die so aus unserem Leben verschwunden sind. Und um euch ein bisschen Überlegungszeit noch zu geben, sage ich erstens die Telefonnummer nochmal an, 7481110. Das ist meine Telefonnummer hier direkt. Wer sich am halbautomatischen Anruf, an der Gestaltung des halbautomatischen Anrufbeantworters beteiligen will, der muss die Potsdamer Telefonnummer 721 39 32 wählen und hätte dann da die Möglichkeit, auf Band zu sprechen. Und um jetzt hier nochmal eine inhaltliche Vorgabe zu machen, singt Fanny van Dan jetzt einen Song, der die Zeit behandelt, als Willy Brandt noch Bundeskanzler war. Da gab es noch so einen Klipp-Klapp-Verschluss auf den Bierflaschen. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Fati noch volles Haar. Auch so eine Sache, die schnell verschwindet. War Ute Lemper noch kein Star. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, die Welt war jung und Deutschland ein Wort. Und Squash war noch gar kein Sport. Da machte Urlaub noch richtig Spaß. Und im Fernsehen gab's Wünsch dir was. Da war das Klima noch okay. Und mein großer Bruder sparte für einen Opel GT. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutter das Haar. Waren Cindy und Bert noch ein Paar, als Willy Brandt Bundeskanzler war. Seitdem hat sich so manches getan. Es gibt die Umwelt und den neuen Mann, die Tempolimits auf der Autobahn. Und die Chips sind nicht mehr das, was sie waren. Damals war Video noch Latein. Und bei CD wusste jeder, das kann nur Seife sein. Das ist schon lange her. John Lennon lebt nicht mehr. Wir waren so unbeschwert. Sogar beim Geschlechtsverkehr. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutti noch goldenes Haar. Waren Ernie und Bert noch ein Paar. Als Willy Brandt Bundeskanzler war. Fanny van Dan, der eure Erinnerung ein bisschen auf die Sprünge helfen sollte, wollte. Tach, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Clemens. Clemens. Ja, grüß dich. Tach. So, welchen Gegenstand vermisst du denn? Also, was ich besonders vermisse, ist eigentlich die Schlagersüßtafel. Ja, doch. Nicht damit wieder anfangen. Wobei, aber da zählt ja mein Argument nicht, dass es hier trotzdem immer noch Schokolade gibt. Es gibt schon Schokolade, aber keine war wie Schlager Süßtafel. Na, zumal die einzige Schokolade war, die ohne Zuhilfenahme von Kakao hergestellt wurde. Eben. Das ist doch großartig. Mit Stierblut und so, wunderbar. Ja, wobei das ist, glaube ich, inzwischen auch so ein moderner Mythos geworden mit dem Stierblut, oder? Echt? Ja, ja. Das war, glaube ich, etwas missverständlich formulierter Spiegelartikel. Hey, da bin ich ja jetzt richtig auf dem Holzweg. Den ich auch mal gelesen habe. Aber es spricht sich irgendwie ja noch rum. Das sagt sich, oh gut, die hat geil geschmeckt, da war Stierblut drin. Das klingt doch heute, sagen wir mal, in Zeiten von BSE hatte doch was ganz anheimelnd, oder? Das ist richtig, ja. Nee, aber ich habe... Willst du ein Stück Schokolade? Ich bin doch nicht verrückt. Wie bitte? Nee, schon gut. Okay, alles klar. Nee, weil bei mir, ich habe dann eine nette Geschichte gehabt. Ich war mal Rettungsschwimmer in Ahlbeck, anno 1988. Und die Kollegen aus Polen, die haben dann massenweise immer Schlager-Süßtafeln irgendwie so gehortet, weil Schokolade gab es halt irgendwie in Polen wahrscheinlich nicht so, also oder Pfirsich-Schokolade. Ja. Und es war halt für die... Du meinst, du weißt, keine Schokolade gab es in Polen nicht, ja, oder genau. Ganz kaum, ja. Ja, auf jeden Fall, die Kollegen haben dann das massenweise gehortet, also unser Kühlschrank war immer voll mit Schlager-Süßtafeln und da haben wir dann auch ab und zu mal genascht und das war wirklich eine leckere Schokolade, also... Und ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich mittlerweile überhaupt keine Schokolade mehr esse, also höchstens Nesquik oder so eine Scherze, also kakaomäßig, dass ich das mal irgendwie mir injiziere oder so. Ja, und das ist jetzt aber so typisch östliche Verweigerungshaltung bei dir. Ich denke auch, dass es so ist, ja. Also Milka oder so kann mir überhaupt nichts anhaben. Also. Ja, das hat so gesellschaftspsychologische Motive, Ursachen. Kann man so sagen, ja. Die tief ins Unbewusstsein dieser Gesellschaft reichen. Aber sehr tief. Ei, Schlager-Süßtafel. Aber bei so bestimmten Geschichten, also die sind ja irgendwie auch überhaupt gar nicht wiederzuholen. Also so Geschmack, also zum Beispiel wie das schmeckt oder wie sich das so angefühlt hat oder eben diese auch Gerüche und so eine Sachen. Ja, ja. So bei anderen, ich hab bisher auch keine Schokolade wiedergefunden, die mich ja so angetörnt hätte oder so wie Schlager-Süßtafel. Ja. Selbst wenn man heute, sagen wir jetzt, noch wirklich eine originale Schlager-Süßtafel in die Hand bekäme, täte man sich ja wahrscheinlich doch schwer, die noch zu essen, oder? Ja, wahrscheinlich würde ich sie nicht mehr erkennen. Also ja. Vor allen Dingen, ob die, so lange hält sich das ja auch ja nicht. Stimmt, ist ja schon einige Jahre her, ja. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja. Okay, tschüss. Guten Abend, tschüss. Danke. So, aber hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist der André. André, ich hoffe, du hast jetzt richtig so einen klaren, präzisen Gegenstand, so was schickes wie zum Beispiel den Haarnetz. Ja, nö, also ich hab da... Ja, nee, sagt er, ich hab ja gar keine Haare mehr. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Mann, das war doch jetzt in Anführungsstrichen gesprochen. Ich hab's dir doch quasi in den Mund gelegt. Da muss ich jetzt sagen, ach, das tut mir aber leid, André. Nee, also ich hab da einen Gegenstand. Also, ist ein Lebensmittel. Und das gab's irgendwie zu DDR-Zeiten. Das war so Kondensmilch oder so, ich weiß nicht. Jetzt fangen die an mit dem Zucker der Kondensmilch. Nee, doch, da war... Die gibt's noch. Nein, wo denn? Doch, habe ich mir neulich selber gekauft. Die heißt, glaube ich, Milchmädchen, ist in der Tube und schmeckt lecker wie eh und je. Das ist auch ein Geschmack, der wahrscheinlich nicht zu verfälschen oder nachzumachen oder verfälscht oder nachgemacht in Umlauf zu bringen ist und wird bestraft mit nicht unter 20 Jahren Dings da. Aha, also Kondensmilch in der Tube. Gibt's. Und heißt möglicherweise Milchmädchen. Aha. Da musst du mal den Einzelhändler deines Vertrauens auf die Füße treten. Na, ich gehe nie einkaufen. Na, ich lebe ja noch bei meiner Mutti. Ja, ich auch. Ja, dann leben wir noch beide bei deiner Mutti. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, tschüss. Hallo. Hallo? Hallo. Ja, hallo. Ja, Mensch, heute wird echt voll eine Zonensendung wieder, oder? Scheint mir auch so. Aber sag mal, im Westen sind doch auch Sachen verschwunden. Rechenschieber hat es doch wahrscheinlich auch jedem im Westen und gibt es jetzt nicht mehr. Auch. Komisch. Aber, vielleicht sind ja die im Osten und die Sachen alle erst viel später verschwunden, weil es so eine Art zeitlichen Entwicklungsabstand hier hab. Ja, denke ich auch. Ja, und weil wer jetzt? Wäscheschleudern auf Gummireifen, die hast du im Westen garantiert auch, aber irgendwie redet darüber keiner mehr. Ach, das meinst du, ist dem Westler peinlich, dass er selber mal seine Wäscheschleuder auf affigen Gummireifen geschleudert hat? Vor allem, ja? Wenn es ihm dann runtergehopst ist und ja hinterher springen musste und dabei möglicherweise auch noch irgendwie so seine... weiß ich nicht, so zum Beispiel diese Dinger, die man ins Auge tut, verliert, ist mal ein Freund von mir passiert. Was für Dinger, die man ins Auge tut? Kontaktlinsen? Ja, genau, Kontaktlinsen. Ach, und da stand er an der rüttelnden Wäscheschleuder, die gerade dann vom Hocker sprang und verlor dabei? Konnte er nicht mehr sehen? Nee, der hielt die über der Badewanne. Wieso hielt er die über die Badewanne? Na, weil dort das Wasser da rauskam. Ach, der hat das Ding die ganze Zeit gehalten? Genau, und das schleuderte. Und dabei fiel ihm die Kontaktlinse raus. Und dann sucht er die Kontaktlinse, ohne Kontaktlinse, mit der rüttelnden Wäscheschleuder und den Stecker. Ei, oh, das ist ja wirklich auch, das ist ja eine ganz vertraktete Situation, oder? Ausgesprochen. Ja, Das ist ja wie wenn man irgendwie gerade dasteht, als Mann pinkelt und jemand klaut einem die Brieftasche. Das ist ja ganz schwer, dann die Verfolgung aufzunehmen. Aber Männer unterhalten sich auf dem Klo darüber, was? Darüber? Na, überhaupt auf dem Klo. Frauen schweigen ja immer auf dem Klo. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt schon mal irgendwie heftige Gespräche auf dem Klo geführt habe. Also in irgendwelchen Theaterinszenierungen findest du die deftigen Gespräche immer auf dem Männerklo. Ach, sag mal, deine Kenntnis des männlichen Geschlechts holst du in Theaterinszenierungen? Ja. Volksbühne, warst du da vorhin hoch? Vorhin? Nee, ich war vorhin nicht in der Volksbühne. Du hast erzählt, dass du da übermorgen bist. Ach so, stimmt, das habe ich erzählt. Was machst du denn da? Fernsehen. Da kann man zusammen alle Fernseh kicken und ich erkläre die Welt. Ist ja klasse. Ja, das finde ich auch ganz gut. Aber übrigens, was wichtig ist, was verschwunden ist, war Zahlboxen. Zahlboxen, richtig. Da sitzt mir überhaupt. Ich habe mir vorhin eine lange Liste gemacht mit Sachen, die so verschwunden sind. Zahlboxen gibt es auch nicht mehr. Und die sind natürlich auch dem Systemwechsel zum Opfer gefallen. Ja. Aber man weiß nicht, ob jetzt wirklich bloß dem Systemwechsel oder nicht, sagen wir mal, so eine allgemeine Modernisierung. Weil zum Beispiel in anderen Bezirken in der DDR, da hatten die ja teilweise auch keine Zahlboxen. Ja, sondern hatten so laut rumpelnde Fahrscheinentwerter, oder? Also in anderen Bezirken weit, denn nicht so oft. Nee, doch so in Dresden und so war. Auch mal eine Weile, aber. Da hatten die, glaube ich, keine Zahlboxen. In Dresden habt ihr auch Zahlboxen. Ja? Klar. Nee, da hat man, wenn man da Straßenbahn gefahren ist, dann stand da so ein Krachding drin und man brauchte vorher einen Fahrschein. Und konnte dann dem Kontrolleur vielleicht immer nur noch versuchen, glaubhaft zu machen, dass man ja aus einem ganz anderen Bezirk kommt. Und dass da die Welt anders ist. Aber die waren unfreundlicher damals, die Kontrolleure. Die haben einem weniger Geschichten abgenommen. Aber dafür haben sie einem weniger Geld auch gleichzeitig abgenommen. Das ist natürlich korrekt, ja. Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Was auch noch fehlt, sind Lakritzestangen, die man quer knapp in den Mund stecken kann. Ach so, die gerade so 10 cm sind. Ja. Du, ey, sag mal, hast du echt Lakritzestangen quer in den Mund gesteckt? Ja, aber dauert. Und dann versuchen zu sprechen oder zu pfeifen. Das war auch noch Mode, hm? Mann. Lebst du jetzt eigentlich in einer festen Beziehung? ja, die Wicko. Ja? Wie freuen wir, weil du auf der einen Seite irgendwie auf Theater angewiesen bist und dann aber auch dich selber trainiert hast mit quersitzenden Lakritzestangen? Das ist ja schon eine Weile. Aber da denkt man ja doch, dass es dann wahrscheinlich doch eine sehr spezifische Beziehung sein müsste, in der du da lebst. Oh, ihr seid mich jetzt mal besser nicht. Nee, aber das mit dem Theater ist jobmäßig. Ach so. Ja. Ja. Gut. Okay, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Bis dann. Ciao. Tschüss. Hallo. Hallo, hi, gut noch, hier ist Sven. Hi Sven. Na, wir haben aber auch schon mal miteinander telefoniert. So ja, eine, ja, ist aber schon länger her. So eine Radiostimme erkenne ich doch gleich sofort wieder. Das glaube ich. So, Sven. Dann sag du mal so gegen den Gegenstand, dessen Verschwinden du betrauerst. Also erstmal muss ich dir sagen, Kuttner, ich muss eine kleine Korrektur anbringen. Oh. In Sachen Leutnant Fuchs. In Sachen Leutnant Fuchs? Ja, den hast du nämlich postmortem degradiert, mein Junge. Von Hauptmann zum Leutnant. Ach so, Hauptmann Fuchs. Ja. Ah. Er hat als Oberleutnant angefangen und hat sich dann während der Serie zum Hauptmann hochgedient. Oh Mensch, du bist aber auch echt ein Aufpasser, was zu Dienst gerade betrifft. Warst du selber beim bewaffneten Organen tätig? Na, notwendigerweise. Ne? Ah, siehste. Ah nee, notwendigerweise, das heißt so... Ja, bewaffnete Organe. Ja, das, was man musste. Also bei der Fahne. Ja. Ah ja, aber da habe ich die Unterschiede, glaube ich, habe die auch erst ganz spät gelernt. Ja, aber Hauptmann Fuchs war doch wohl... Kult. Ja, ach, jetzt wird hier gleich wieder voll kritisiert. Naja, bitte... Das war doch bloß keine Kritik, sondern eine Korrektur. Das ist eben interaktiv, wenn der Zuschauer quasi pöbeln kann. Und dann hast du noch behauptet, der Hauptmann war eine Frau. Na Mensch, wer war denn das? Kennst du doch den Schauspieler Peter Borgel? Ich glaube, ich habe immer zu wenig Fernsehen. Und wie hieß denn da die Schnepfe an seiner Seite? Das weiß ich auch nicht mehr, da war eine Schnepfe. Ach siehste, ja. Ey, denn jemand, der jetzt den Arbeitsstil Hauptmann Fuchs. Gut, doch vielleicht die Frau Elster. War nicht Frau Elster. So, Sven, du musst jetzt aber noch was vermissen, außer, sagen wir mal, Schulterstücke. Ja, Salmiakpastillen. Gibt's noch? Ja, auf wo geht's die denn? In Frankreich. Ja, prima. Dann müssen die importiert werden. Komm ich relativ selten hin. Nee, wir müssen weg von den Lebensmitteln, sondern wirklich hin zu praktischen, schönen Sachen. Zum Beispiel... Das andere, was mir sofort einfiel, war gleich weg. Denk doch mal an Tropfenfänger auf so Kaffeekannen. Kennst du die noch? Ach Gott, stimmt. Kennst du Kaffeemützen? So ein komischer... Ja, die hören auch dazu. Aber so ein komischer Gummi, der rübergezogen wird, wo vorne an der Tülle dann so ein komisches kleines Schaumgummi... Schaumgummi-Dingschen ist und zum Schmuck oben noch meistens ein Schmetterling oder eine Plasteblume. Genau. So in Deckelhöhe. Tropfenfänger. Hä? Ja, wer kümmert sich um Tropfenfänger? Wer trauert da? Wer denkt an die? Keiner. Das ist doch traurig, oder? Omi, so ein Kaffee gab es immer bei Omi. Ja. Echt, die verschwinden, die sind irgendwann mal eine geniale Erfindung, die werden von der Menschheit gefeiert, da erscheinen Anzeigen in der Zeitung, die Leute stürmen wie die Bekloppten ins Kaufhaus, um jetzt endlich teilzuhaben an einer neuen Mode, Tropfenfänger zu besitzen und dann sterben die auf einmal aus. Und das gab es früher zu kaufen, wo, in welchem Geschäft? Wie der Säbelzahntiger, weiß ich auch nicht. Tausend kleine Dinge. Hat der Fanny von Dann vorhin schon gesungen. Tausend kleine Dinge. Container oder so. Ja, so in der Art. So muss man sich das vorstellen. Schön hast du das jetzt ins Westdeutsche übersetzt. Ja, Ja, und übrigens Bambina gibt's auch nicht mehr. Ja, nee, davon, ich will jetzt nichts von Marken und von Lebensmitteln mehr hören. Okay, Sven, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, gut, na, mach's gut. Tschüss. Hallo. Hallo. Hallo? Hey. Oh, hi. Das hat aber ein Weilchen gedauert, Herzchen. Ja, ich habe schon ein bisschen übereinigt. Ei, ei, ei, ei, ei. Morgen wieder in die Schule? Ja, das dauert aber auch immer lange bei dir. Ah, ja, naja, weil ich so viel hier rumrede. Mhm. Ja? Ach, lass mich nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter schnell sagen. 721 39 32. Das ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Und da könnte man jetzt Sachen, Dinge, die man vermisst, denen man nachtrauert, denen man, von denen man meint, dass sie einen würdet angedenken verdienten, auf Band sprechen. Und wir können uns das dann als so eine Art Enzyklopädie der kleinen Dinge in der nächsten Sendung gemeinsam anhören. So, sagst du mir deinen Namen nochmal? Hier ist Anna. Anna. Mhm. Also ich muss erstmal, heute bist du so viel kritisiert worden, muss ich dir erstmal ein Kompliment machen. Super, mach mal ein Kompliment. Räumen würde ich gerne 5 Minuten für einräumen. 5 Minuten? Ja. Ob das wohl reicht, also, wenn ich das so einzeige Zeit oder so. Also erstmal muss ich sagen, ich finde es gut, dass du mich jeden Assi hier so aufreden lässt. Also ich hoffe, dass du mich jetzt nicht sofort rausschmeißt. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Also ich möchte jetzt bitte auch mal so ein bisschen Journalistin machen und so. Und ich schaue dann immer noch etwas zu dir auf. Hey, verwechsel nicht mit Journalismus, was ich hier mache. Nee, nee. Jedenfalls so in die Richtung, habe ich noch nicht festgelegt. Aber ich muss dir sagen, ja, aber das reicht jetzt gut schon auch an Komplimenten. Okay. Ja, jetzt werde ich ja gleich wieder voll verlegen. Zack, zack. Ja, ich so. Meine, ich sehe zwar nicht, wie du rot wirst, aber... Du kannst so, dir vorstellen. Was ich vermisse, ist erstmal Pioniernachmittage und zweitens das Toilettenpapier. Anna, ich wollte ja weg von gesellschaftlichen Ereignissen und zu, sagen wir mal, von Markenartikeln. Ansonsten wirst du mir nicht einreden können, dass es inzwischen kein Toilettenpapier mehr gibt. Es gibt noch Toilettenpapier, aber ich habe keins gefunden ohne diese Vordrucke, also halt diese abgeteilten... Ja, aber... Ja, da. Nee, da muss ich nochmal Methodenkritik üben, sondern es geht schon wirklich um geniale Erfindungen der Menschheit, die an sich ausgestorben sind, nicht in ihrer besonderen Ausprägung. Wie eben zum Beispiel die Tropfenfänger auf Kaffeekannen. Wie wär's mit dem Eierwärmer? Gibt's die noch? Eierwärmer gibt's noch. Ja? Ja. Mhm. Anna, jetzt nicht rumraten. Nö, ich sag jetzt mal Tschüss, bevor du mich rausschmeißt. Ja, das hast du klug gemacht. Das Gespräch neigte sich jetzt doch deutlich dem Ende entgegen, oder? Ja. Okay, Anna. Tschüss. Tschüss, schlaf schön. So von Kollege zu Kollege. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Ha. Hallo? Jo, hier ist Rippe. Hey Kuttner. Hi Rippe. Ja, was ich vermisse, so als Zugreisender war es immer eine besondere Attraktion auf größeren Bahnhöfen, so einen riesen stabilen Eisenwagen zu haben. Wisst ihr, das war so ein Eisenteil, so ein Personenwagen. Warum so ein Glaskasten drum, da war ein Lichtchen drin und du hast so ein bisschen die Automatik gesehen. Da hast du dann 10 Pfennig eingeworfen. Ach, so eine Wagen mit Doppel-A. Wagen mit Doppel-A, ja. Ach ja. Nicht die Wagen mit Reifen dran, wo du transportiert wurdest, eventuell. Ach, sag mal, gibt es jetzt keine öffentlichen Personenwagen mehr? Naja, doch, aber alles so ein digitaler Schlumbum, der dir dann sagt, dass du zu dick bist oder zu dünn bist. Und ach so. Also mehr oder weniger so eine, ja, weiß ich auch nicht, ja, so eine blöden Aussagen tätig. Da kommt dann ein langer Zettel raus und das war damals, zum Beispiel in Frankfurt-Oder stand so ein Ding. Ach, da kamen dann immer so schicke gelbe Pappkarten raus, war? Die aussahen wie S-Bahn-Fahrkarten. Genau, so eine Teile. Ja. Die waren richtig bombig. Da stand drauf ein Kilogramm und ein Kilo Pond oder so. Das stimmt. Da muss ich dir voll beipflichten. Und das waren richtige, ja, weiß ich auch nicht, das hat irgendwie zum Bahnhof gehört und sowas siehst du jetzt noch nicht mehr. Da muss ich so ehrlich sagen, da habe ich schon vor 10 Jahren immer von geträumt, so ein Ding selber zu besitzen. Weil die teilweise auch wunderschön aussahen, ja, oder? Ja, ein bisschen nostalgisch, ja. Ja, mit so einem Spiegel und dann so einem Blick in die innere Mechanik teilweise. Ja, eben. Ja, und schöne verchromte Griffe manchmal an der Seite. Genau, zum Festhalten. Ja. Ältere Herrschaften. Ja. Na, jetzt hast du so eine ollen Fotokabinen da, so eine komischen Visitenkartenautomaten und wenn du Glück hast, mal so eine vollautomatisierte Waage, wo dann halt draufsteht, was du in Zukunft essen musst, wie groß du sein musst und ja, weiß ich nicht. Ja. So, aber Visitenkartenautomaten, hast du auch recht. Das ist auch eine seltsame Erfindung eigentlich, oder? Ja, klar. Ich denke, auf dem Bahnhof lässt sich doch nur jemand Visitenkarten machen, der keine Visitenkarten braucht, oder? Ja, aber so sieht's aus, der zu viel Wartezeit hat. Ja, jemand, der Visitenkarten braucht, der hat ja welche wahrscheinlich. Ja, das ist korrekt. Und der lässt sich irgendwo in der Druckerei machen. Ja, und der macht's ja auch nicht, wenn er da, der fährt sowieso Auto und hat einen Fahrer und sowas und steht er dann nicht auf dem Bahnhof rum und fährt er wartet auf zweite Klasse. Eben so. Und das zweite Ding, was mir so spontan einfiel jetzt bei dieser ganzen Sendung, sind diese traumhaften hebebühnenartigen Sitze beim Friseur und diese komischen Krepppapierbänder, die du um den Hals gekriegt hast. Also ich weiß das noch, das war so ein, ja eigentlich so ein Kinderalbtraum auf so einen großen Friseurstuhl und dann hochgepumpt zu werden, dass du endlich mal irgendwann voll im Spiegel warst. Das ist schon im Grunde wie beim Zahnarzt, nur dass die da jetzt auch automatisch sind, oder? Genau, und dann hatten sie so eine kleine schwarze, runde Plastedose und da zogen die dann immer so ein, ja wie Krepppapier sah das eigentlich aus. Ja. Das haben sie dir dann um den Hals geschlungen, richtig schön eng, dass dir auch noch die Luft abgewürgt wird. Aber sowas gibt's sowieso eine panische Angst. Sowas gibt's doch heute aber auch noch, so ein Krepppapierzeugs, oder? Echt, glaube ich nicht. Also ich bin schon lange nicht mehr beim Friseur. Ja, doch, Nick, ich habe jetzt kurze Haare, ich war irgendwann mal beim Friseur. Ah, ist ja böse. Und das war aber, da war ich auch in Griechenland zum Friseur. Und da hast du aber vielleicht griechisches Krepppapier gekriegt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, sag ich mal, in den schönen Friseursalons, die so top ausgerüstet sind, da noch so ein hässliches Krepppapier gibt, weil das war ja richtig widerlich. Naja, Krepppapier ist jetzt Krepppapier, da können wir jetzt nicht auf hässlich oder nicht hässlich unterscheiden. Ja, aber geht da um die Tatsache, dass sie dir das um den Hals gebunden haben. Ja. Also ich glaube, so etwas gibt es halt nicht mehr. Also müsste mich ein Friseur irgendwie revidieren hier. Mal sehen, möglicherweise hast du jetzt mit deiner Bemerkung die Friseurinnung doch tief in ihrer Seele gekränkt. Könnte durchaus passieren. Aber mechanische Personenwagen, die tolle Geräusche machen, wenn sie das Gewicht ausdrucken, ja, die haben das ist glaube ich wirklich. Wenn sie ein bisschen älter waren, hat das ganze Teil gewackelt, das da drauf gestanden war, ein richtiges Erlebnis. Und jetzt ist es wirklich bloß so ein digitales Ding irgendwo. Also ich habe es mal in irgendeinem Kaufhaus stehen sehen, also nicht mal auf dem Bahnhof. Also das gehörte bei mir einfach zum Bahnhof. Dass du dich darauf stellen kannst, dann summtet und brummtet und wackeltet und dann kriegst du letzten Endes so ein richtig kleines, süßes, puffiert. Insofern bist du jetzt in gewisser Weise heimatlos, was die Bahnhöfe betrifft. Na, ich bin jetzt mittlerweile auch auf Auto umgestiegen. Rippe, ich danke dir sehr für deinen Anruf, ja? Alles klar, ciao. Okay, tschüss. Hallo. Ja, hallo. Ja, Tag, wer bist denn du? Ja, es ist ja unheimlich lustig. Also erstmal bin ich ein Friseur, deswegen... Ehrlich? Ja, ehrlich. Großartig. Also diese Halskrause Krepppapier gibt's doch. Die gibt's noch? Ja, die gibt's doch. Die hat hinten aber dann so einen Klebestreifen dran, oder? Ja, immer, ja, an beiden Seiten. Zack, und dann klebt die sich zusammen. Bist du ein Ostfriseur oder ein Westfriseur? Ein Ostfriseur. Ein Ostfriseur. Wie war denn im Osten mit dem Krepppapier da hinten dran? Immer. Mit dem Klebestreifen? Mit dem der hat im Osten nicht ganz so gut geklebt wie jetzt. Ach so, und dadurch hat der praktische Friseur dann doch lieber vorne einen Pionierknoten gemacht. Ja, manchmal ja. Ja. Aber deswegen rufe ich eigentlich nicht an. Ich bin gerade nach Hause gefahren und habe deine Sendung gehört und du vermisst irgendwelche Sachen. Nee, ich frage nach Dingen, die man so vermisst. Also gibt ja so Alltagsgegenstände, die eigentlich immer präsent sind und die dann aber plötzlich abgelöst werden. Ja. Wie zum Beispiel so Schreibmaschinen werden jetzt kommentarlos quasi überall durch Computer ersetzt. Ja, nee, gut. Nur hat man wahrscheinlich, gibt es noch genug Schreibmaschinen und ganz viele Leute haben auch noch eine, aber noch 10 oder 20 Jahre, dann werden die wahrscheinlich richtige Raritäten sein. Ja, aber das vermisse ich nicht. Weißt du, was ich vermisse? Nee. Behelfsverpackungen. Behelfsverpackungen. Gut, ja, das ist auch ein wichtiger Hinweis. Also Behelfsverpackungen, das hat mich jetzt so erinnert, weil wenn man auf der Autobahn fährt, gibt es ab und an noch eine Behelfsausfahrt. Ja. Die gab es ja früher nicht. Ja. Und jetzt gibt es nur noch Behelfsausfahrten, aber Behelfsverpackungen gibt es nicht mehr. Das stimmt, jetzt Behelfsverpackungen muss man jetzt wahrscheinlich der westlich sozialisierten Jugend erst nochmal erklären. Behelfsverpackungen wurden dann immer eingesetzt, wenn die Herstellung der eigentlichen Verpackung entweder aus Material oder aus Kostengründen nicht mehr vollzogen werden konnte. Also wenn jetzt, sagen wir mal, die Linsen mit bunten Fotos angepriesen wurden und jetzt aber die Druckkapazitäten des Landes erschöpft waren, dann ihr habt Behelfsverpackungen mit grauem, unbedrucktem Papier und da stand dann drauf Linsenbehelfsverpackung ohne buntes Foto. Genau, ja. Das stimmt. Das verändert natürlich die Wahrnehmung und die Ästhetik der Warenwelt grundsätzlich. Das waren so Dinge, also die vermisse ich heute noch. Ja. Da würde ich dir voll zustimmen. Das ist hier präzise beobachtet und war auch meiner Erinnerung völlig entschwunden. Siehste, Behelfsverpackung. Ich hatte schon Angst, ihr habt, das hat schon einer gesagt. Nee, hat noch keiner gesagt. Hat noch keiner gesagt. Nee. Ja, gut, okay. Wenn uns jetzt erst die Krönung war, aber die, da habe ich dann noch Vorlauf hier geleistet, waren so Tropfenfänger auf Kaffeekannen. Ja, das habe ich ja schon gehört. Das, aber die gibt's noch, die gibt's noch. Die gibt's noch neu? Man kann jetzt noch neu Tropfenfänger? Ehrlich? Mensch, da gibt's da überall diese 99-Pfennig-Artikel. Ach so. Diese Dinger, die immer vor irgendwelchen Supermärkten. Ja, stehen. Aber vielleicht. Ach, da gibt es noch den alten Sternzwirn und irgendwelche Nähnadeln. Ach und, so, und, aber meinst du, dass die noch aktuell hergestellt werden, Tropfenfänger? Weiß ich nicht, aber. Das sind jetzt irgendwie tief im Badischen vielleicht noch eine kleine Tropfenfänger-Herstellungsfirma gibt, während sie jetzt, sagen wir mal, ungerechterweise die im Osten von der Treuhand abgewickelt wurde wegen mangelnder Effizienz? Naja, wahrscheinlich. Nee, wenn, dann kaufen die ja die Lizenz auf. Ja. Machen den Betrieb zu und produzieren es dann selber. Ah ja, gut, so. Also das haben wir ja mit vielen Sachen, auch bei uns, nicht? Also früher gab es noch mal zum Beispiel so Fan-Haarcreme oder irgend sowas. Mhm. Also, sag mal, so aus meiner Branche. Die Betriebe sind abgewickelt, die Lizenz ist aufgekauft und jetzt produziert es ein westlicher Betrieb, aber mit derselben Aufmachung. Ja. Weil er im Osten nur so verkaufen kann. Ah ja. Sag mal, was war denn jetzt so unmittelbar nach der Wende jetzt so als im Grunde als so eine Art Handwerker? Kann man Friseur? Ist Handwerk. Ist richtig. Als Handwerker, was war denn da so eine wirkliche Bereicherung jetzt, was deine unmittelbare Arbeit betraf? Was sich da so verändert hat, in den Werkzeugen, in den Sachen, die du da so zu Hilfe nimmst und so? Gut, also zu Ostzeiten oder zu DDR-Zeiten, sagen wir mal so, da war es ja eigentlich dann recht schwierig, zum Beispiel ein Rasiermesser zu kriegen. Ja. Und die wurden dann einfach nicht mehr produziert, weil man den Stahl nicht hatte. Ja. Und dann hat man zum Beispiel gesagt, also rasieren machen wir einfach nicht mehr, weil ECV. Ja. Und dann hatte man eine gute Begründung gehabt und dann hat man die Dinge einfach nicht mehr produziert und dann braucht man auch nicht mehr lernen. Und dadurch war die Sache dann einfach erledigt. Und auf einmal, als wir dann wieder alles eins waren da und dann auch aus Solingen der Stahl damit da war, dann gab es auch wieder Rasiermesser und dann war auf einmal keine ECV mehr und dann konnte man auch wieder lernen. Ach ja, und kommen denn noch Leute zum Friseur und lassen sich da rasieren? Naja, hier bei uns in der Gegend oder beziehungsweise in Deutschland relativ wenig, aber in der Türkei oder irgendwo anders ist es noch ganz... Ja, das stimmt. Ich habe mich auch eh mal in meinem Leben rasieren lassen. Das war in der Türkei. Ja, das fand ich denn sehr angenehm mit so Erlebnis. Dann im Nachhinein auch noch so leichte Backpfeifen zu kriegen. Ja, das war eine Massage, aber nennst du Backpfeifen. Ja. Du arbeitest noch als Friseur. Ja. Ja? Wann hast du denn das letzte Mal jemanden rasiert, außer dich selber? Vorher war Freitag. Ach, und wie alt war derjenige? 25, 30. Ach, richtig, so ein Jungsche, die Müse kommt da rein und sagt, ich möchte mich mal rasieren lassen. Das war für die Presse. Das war für die Presse? Ja. Versteh ich nicht. Na, die haben einfach mal einen Artikel gemacht und wollten wissen über alte Sachen vom Handwerk. Ja. Und unter anderem auch aus dem Friseurbereich, wie man noch so richtig rasiert. Und da ich es mal gelernt habe, habe ich es gemacht. Ach, du kannst es dann auch noch? Ja, ich habe das hier richtig gelernt von meinem Vater, so richtig. Und dann auch richtig so Seife überall auftragen und dann muss man ja, nimmt der Friseur ja mal die Nase so mit spitzen Fingern und hebt die dann hoch, wa? Hebt die dann hoch, das ist die Fliege, ja. Was ist denn die Fliege? Na, das ist die Fliege, also genau das Stückchen, also jetzt, na gut, den Namen sage ich jetzt nicht, aber es gibt so einen Stan und Olli, der hat doch so einen kurzen kleinen Bart da drunter. Ja. Sagen andere Leute auch einen anderen Namen dazu. Ja. Aber diesen kleinen Bart. Sag ruhig den anderen Namen? Nee, sag ich nicht. Gut. Der wäre rechts. Und dieses kleine Stück. Ja. An der Oberlippe. Das heißt Fliege. Fliege, ja. Ach. Wie heißen denn so eine ausrasierten Bärte, die ich ja mal voll verabscheuenswert finde, aber die so seemannsmäßig aussehen, also so Schnurrbart, dann rundherum so am Kinn und dann zieht sich aber an der Seite auch noch so ein bisschen hoch, aber die Wangen sind ausrasiert und unten in Richtung Hals auch. Haben die einen richtigen Namen? Nee. Wangen- und Kinnbärte oder so verschiedene Formen gibt's da schon. Ja, aber kennst du denn noch so verschiedene Bartnamen? Jetzt außer Fliege? Und dann gibt's ja, ist ja zum Beispiel so ein 30er-Jahre-Bärtchen, ist ja so ein... Oberlippenbart, naja, dann gibt's den Kinnbart, dann gibt's den Backenbart. Ja, und so ein... So verschiedene, und so ein Menü. Menü, ja, dann ist ja ganz dünner. So ein 30er-Jahre-Bart. So. Ausrasierter, ganz dünner, ja. Wird bestimmt wieder irgendwann modern. Habe ich ja schon auch wieder gesehen, so bei jungen Menschen. Ja. Zum Beispiel, die machen ja von nichts halt. Ja. Ein Menü. Ah, gibt es noch besonders interessante Werte? Nee, wa? Nee. Aber Rasieren stirbt dann eben damit auch aus, ne? Ja. Ja. Ach, insofern klar ist auch das Rasiermesser ist natürlich genau, das ist natürlich auch vom Aussterben bedroht. Rasiermesser ist vom Aussterben bedroht, ja. Weil es jetzt nur noch Klingenmesser gibt und dann nachher natürlich, also für uns gibt es nur noch Klingenmesser, nicht mehr diese Hohlschliffmesser. Ja. Und ansonsten rasiert sich heutzutage jeder mit einer Tandemklinge oder mit einem Rasenmäher oder sowas. Ja, und dann teilweise sogar mit so Wegwerf. Naja, diese Dinger. Ja. Machst du die auch auf so einem Leder immer scharf noch, so den Rasiermesser? Streichriemen, ja. Damit macht man die dann wieder scharf, ja. Damit macht man die dann richtig scharf, ja? Ja, da gibt es dann also eine Hanfseite und eine Lederseite und auf der Hanfseite wird erstmal vorgestrichen und auf der Lederseite nachgestrichen. Ach, kick mal ihn an. Das sind ja Stoßriemen, so Hängeriemen, ja, also hat jetzt nicht verwertet, aber es ist so. Wie heißen die? Stoßriemen oder Hängeriemen. Stoßriemen oder Hängeriemen? Ja. Mhm. Stoßriemen sind die kurzen. Ja. Und Hängeriemen sind die langen. Ah ja, aber was mich ja beim Friseur mal bewegt hat, ist, ob man darauf auch so normale andere Messer scharf kriegen könnte. Nee, könnte man nicht. Nee, das ist jetzt bloß noch immer so die Oberschärfe für einen Rasiermesser oder wie? Ja, ja? Naja, weil ein Rasiermesser ist ja normalerweise hohlgeschliffen. Und durch den Hohlschliff... Was heißt denn hohlgeschliffen? Hohlgeschliffen, musst du dir vorstellen, eine Kehle, wie eine Kehle drin geschliffen. Also hohlgeschliffen, von beiden Seiten hohlgeschliffen. Ach so. Und wird nach oben wieder etwas dicker. Ja, und ja. Und dieses, was oben dicker wird, wird dann also im Prinzip die Schneide. Ja. Und die wird dann wieder nach vorne scharf. Ja. So. Und wenn man die unter dem Mikroskop sich anguckt, sieht die aus wie eine Säge. Ah ja. Und wenn man jetzt also mehrfach rasiert, legen sich diese Zähne um. Ja. Und dadurch, dass die Zähne umgelegt sind, wird das Messer stumpf. Ach. Und wenn man jetzt also auf diesen Riemen praktisch richtet man die Zähne wieder auf. Hm. Und dann werden quasi die Zähne des Rasiermessers wieder in die richtige Richtung gekämmt. Ja, so könnte man sagen. Um jetzt im Friseur. Ja, so, ja, gut. Ja. Und wenn die da irgendwann durch dieses ewige Auf- und Abrichten abgebrochen sind, dann ist es besser ganz stumpf und dann wird es wieder neu abgezogen. Und dann wird es wieder richtig geschliffen quasi? Nee, dann wird es abgezogen auf einen Wasserstein oder auf einen Schieferstein. Ah ja. Und wenn das abgezogen ist, dann sind die Zähne wieder da und dann kann man wieder rasieren. Mann, da hat ja wieder eine Menge gelernt hier. Ja. Gut, dann danke ich dir aber sehr für deinen Anruf. Okay, und vergiss nicht die Behelfsverpackung. Und die Behelfsverpackung, die ist großartig. Dann haben wir eine Menge jetzt über Rasieren gelernt. Und außerdem hast du ja das Rasiermesser noch gebracht, was ja auch vom Aussterben bedroht ist. Das Rasiermesser, ja. Wenn das nicht schon im Alltag eigentlich so schon ausgestorben ist. Im Alltag ist schon ausgestorben. Ja, wie rasierst du dich? Teils. Jetzt aber voll rausgemogelt. Je nachdem. Sag bloß meine, trocken, du. Wenn meine Frau sagt, jetzt musst du wieder, dann nehme ich auch mal den Nassrasierer. Warum sagt deine Frau nicht? Weil die so gerne sieht, wenn du da stehst? Nee. Und so eine Masse machst? Nee. Weil die dann immer sagt, mit einem Bart oder mit solchen Stoppeln im Geschäft kannst du nicht stehen. Ja, aber du könntest dich auch elektrisch rasieren oder verachtest du das grundsätzlich? Nee, ich habe auch einen Elektrorasierer, ja? Weil der wesentlich einfacher ist. Man kann während des Rasierens auch telefonieren und andere Dinge machen. Und man kann also auch früh irgendwo hinfahren und sich dabei rasieren, weil es jetzt Akkurasierer. Aber es ist eben doch nicht ganz so gründlich, ja. Du wirst es ja selber erfahren haben, als du dich mal hast richtig nass rasieren lassen, hast du 3 Tage fast Ruhe gehabt. Naja, nee. Entweder war der nicht so clever, aber da gab's auch so Zonen der Unzufriedenheit gewissermaßen, die dann doch noch so kratzig waren. Naja, gut. Ja, also dann da habe ich ja noch eher den Eindruck, dass Trockenrasierer da gründlicher sind. Du meinst, Nassrasieren ist wirklich gründlicher? Nassrasieren ist gründlicher, weil die Haut A aufgeweicht wird und das Barthaar aufquillt und dadurch kommt es weiter aus den Poren heraus. Ja. Und wenn man es dann wegrasiert und dann irgendwann wieder die Haut so ihre normale Zustand erreicht, dann geht das Barthaar im Prinzip mikromü wieder zurück. Und dann hat man also eigentlich eine ganz glatte Haut. Ach so, dann musst du quasi erst wieder einen Tag wachsen, um quasi bei Null zu sein. Genau. Hey. Man kann also im Minusbereich rasieren. Ja, super. Aber andererseits, wie vermeidet man denn Schnittwunden? Kannst du das mal erklären? Indem man einfach nur gut straff zieht. Ja? Na und wenn man jetzt, sagen wir mal, Hautunregelmäßigkeiten hat, ja. So sagen wir mal Mikropickel oder irgendwie sowas, dann schneidet man die doch ab und da spritzt dann aber gleich zack das Blut raus.

Alle. Kinder schon irgendwie strange, hä? Gürteltiermäßig. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo, hier ist Uli. Tag, Uli. Ist das ja schön, wa, wenn man so emphatisch begrüßt wird? Oder? Naja. Was heißt denn hier naja? Tschüss, Uli. Ey. Na siehste, dann sag ich vielleicht ja. Ja. Ist doch schön, wenn man so emphatisch begrüßt wird, oder? Ja, klar. Na siehste, geht doch. Hm. Hey, das ist ja ein Gute-Laune-Sender. Wir müssen immer schick Gute-Laune verbreiten. Ja, haben wir sonst auch. Schalten die alle ab. Ach, Quatsch. Na klar. Nee, nee. Doch. Na, also, eine Sache, die ganz schon fast ausgestorben ist, das Plumpsklo. Das Plumpsklo? Ja. Ah, ist das jetzt eine Sache, sag mal, der mal nachtrauert? Och, weiß ich nicht, ich finde sie ganz witzig. Oder die Außentoilette schon grundsätzlich. Ja. Kennst du überhaupt ja nicht mehr, oder? Doch. Wo wohnst du? Also, ich kenne einen Ort, da gibt's noch Plumpsklos. Ja, das ist aber eher so Dorf. Nee, das ist Kleinstadt. Kleinstadt? Ja. Wo zu einer Wohnung ein Plumpsklo gehört? Ja, klar. Zu einer Wohnung, in der lebendige Menschen wohnen? Ja, klar. Und wo... Na, jetzt habt ihr mal wieder Musik gehört. Einsprung. Schön. Ja, nehmt Abstand davon selber, Musik und Texte zu schreiben. Ey, inzwischen geht's mir echt auf den Wecker, dieses Was? Deutschgesinge. Jeder Depp meint jetzt, Plattenfirmen zum Beispiel, habe ich neulich gehört, ja, von jemandem, der es weiß, verlangen inzwischen von Bands fast, dass sie Deutsch singen, weil sie bei deutschen Sachen erfolgreich super sind. Super widerlich, oder? Ekelhaft. Ja. Und ich meine, ich finde so, um Deutsch zu singen, das ist halt, wobei überhaupt Texte schreiben ist einfach tierisch schwierig. Und das ist auf Englisch sicher überhaupt nicht leichter. Und dann ist es nochmal für Deutschland natürlich schwierig, sie auf Englisch zu singen. Hast du zum Beispiel diesen komischen Text, ich will nicht immer mit der Kelly Family verwechselt werden? Kennst du den? Finde ich zum Beispiel musikalisch gar nicht so blöd, ja, die Nummer. Aber also, hast du den Text? Ist doch gruselig, oder? Das ist grausam. Und dann tun sie so, wie wenn sie Tokotronic wären. Die, ja, also, das ist irgendwie so schielen auf, ja, andere, ja, und das irgendwie ein bisschen nachmachen. Und jetzt sind wir mal auch lustig und schräg. Ja. Und seltsam. Und sind überhaupt gar nicht seltsam. Na, das liegt aber daran, dass prinzipiell einfach wenig Leute wirklich was Interessantes mitzuteilen haben. Ja. Und dann ist es, finde ich, okay, wenn man einfach belanglose Texte singt. Ja. Also dann von mir aus einfach singen, weiß ich nicht. Liebe und Hiebe und ja, genau, so reimt. Ja, ja, ja. Gut und Blut. Gut und Blut. Aber also inzwischen geht es mir wirklich auf den Wecker, dieser Deutsch-Trend. Also zum Beispiel auch so deutscher Hip-Hop. Da gibt es einfach auch ganz wenige, die das können. Ja. Naja, aber dann, das Schöne ist ja, dass es dann irgendwie viel deutlicher wird. Also bei so englischen Geschichten, da verschleift sich das ja oft und dann hört man so auf die eher auf die Musik hin oder kriegt irgendwie so einen Zusammenhang gar nicht mit. Während hier kann man das immer sehr genau überprüfen, wovon jemand singt und ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Ja, wobei das geht natürlich schnell. Also gerade so jemand, der so eine bestimmte Art, Deutsch zu singen, ja wirklich etabliert und erfunden hat, so wie Andreas Dorau, der wird ja nur noch kopiert und wenn der dann was Neues rausbringt, dann wirkt das schon fast wieder doof. Also so ging mir das mit der neuen Andreas Dorau-Single, die heißt halt, so ist das nun mal. Ja. Und das ist genau mit der neuen Rocco Schamoni-Platte. Also diese vom Halbmaschine ist ja vom 30er Jahr. Ja. Die irgendwie so Schlager so genau parodiert, dass es selber nur noch Schlagerkacke hinten rausgekommen ist. Also so wie, ja, die, aber ein großartiger Typ ist Rocco Schamoni, muss man sagen. Allerdings. Da hab ich da auch eine schöne Webadresse noch von jemandem bekommen. Von Rocco Schamoni? Ja, wo so Texte von ihm sind, auch eine witzige Geschichte. Ach, so eine Geschichtentexte? Ja, und von dem... Den haben wir doch neulich, nee, du hast ja, aber nicht gehört, die, die er gelesen hat, ach, sondern die waren so großartig. Andere. Das war richtig, ja, großartig, ja. Die gibt's im Netz nicht, aber und so eine andere Geschichte, die ist ja auch ganz... Toll. Ja. Jedenfalls eigentlich ein großartiger Typ und halt gehört sicher auch zu den Leuten, die eine bestimmte Art Deutsch zu dichten erfunden haben. Und das ist einfach traurig, wenn so ein Typ wie ja, ist doch gar nicht, weißt du, das klingt dann, als ob der, weiß ich nicht, da ist dann das Volk dahinter, Popularität, und jemand wie Andreas Dorau klingt auf einmal zweitrangig, obwohl das nicht, ja, ist. Also mit hier, so ist das nun mal, das ist ja irgendwie, weiß ich nicht. Da fällt mir gerade was ein, kannst du nicht auf deinen DEFCON-Seiten einfach mal so Notizzettel hinhängen, wo so ein paar, also so interessante Querverweise da sind? Ja, ich habe mich immer gefragt, wo zum Beispiel diese Adresse ist, wo man sich einen Stern kaufen kann. Ja. Da muss man, wenn derjenige zuhört, wo man einen Stern kaufen kann für $49, ist ganz einfach. Und zwar gibt man unter so einer Suchmaschine, also am besten www.yahoo.com, also Yahoo mit YAHOO, da gibt man einfach den Satz Name a Star ein. Ach so. Und dann kommt irgendeine Seite, gleich die erste ist, glaube ich, die, wo man das machen kann. Wobei ich das neulich, habe ich auch so überlegt, was für eine bodenlose Frechheit eigentlich. Sterne zu verkaufen. Völlig falsch. Die einem nicht hören, wa? Ja, ja, die gehören denen ja, das ist einfach nur eine clevere Geschäftsidee. Ja, du kannst, jeder Depp kann das wahrscheinlich machen lassen in irgendeinem Zustand. Jetzt lenke mal nicht ab, jetzt mach mal bitte auf deinen Seiten so einen Notizzettel hin. Ja, das will ich auch machen. Rocco Schamoni, ja. Die Sterne und Hail Bob. Will ich unbedingt machen. Ja, so Notizen. Das Problem ist nur, diese ganze HTML-Scheiße nimmt so viel Zeit in Anspruch. Na, aber das geht doch einfach. Alter, was heißt das? Das geht doch einfach. Du schaffst ja nicht mal deine E-Mail zu beantworten. Klar. So. Was ist denn mit dem Fall, was du mir schicken wolltest? Johnny, hast du das gemacht? Da ist immer mein Dings abgestürzt. Aber jetzt habe ich es dir geschickt. Ach, hast du? Hab ich. Hm? Gut. Ja, ja, hat ein bisschen gedauert. Na, hättest du mir auch noch auf eine Diskette mitbringen können, aber... So, Johnny, ich muss jetzt noch ein bisschen ganz direkt sagen, ich möchte dich jetzt hier nicht mehr in der Sendung haben. Nee, ich muss auch das jetzt ist weg. Jetzt schon 10 vor 11. Ja, das ist kostbare Sendezeit. Tschüss. Ist jetzt hier 50 Minuten lang verschwendet, verschleudert worden. Bis auf die Nachrichten. Mach noch ein bisschen Jimi Hendrix. Müde Rück. Ui. Aber deine Melodie. Ist ganz geil, ne? Dann muss jetzt aber Deutschland, Deutschland, überall alles. Komm. Ui. Ui. Wer hat die Musik geschrieben? Ui. Thomas Jefferson. Weiß ich nicht. WC Handy. Oder wie heißt denn der andere Idiot? Wie heißt denn der Idiot, der hier Evita gemacht hat? Wie heißt der? Warte. Wie heißt der? Mann, Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber. Habe ich heute gerade wieder in einer bunten Zeitung gesehen. Da hat der beknackte Elton John hat seinen 50. Geburtstag gefeiert. Sah super affig aus. Und hat das Ganze von Andrew Lloyd Webber vertonen lassen? Nee, hat eingeladen zu einer irgendwie Kitsch- und Extravaganz-Party und lief dann in so einem Rokoko-Kostüm irgendwie rum. So super Dings mit einer 1,5 Meter hohen Perücke, auf der dann oben noch ein silbernes Segelschiff war, wo dann zu jedem Anlässen aus den Kanonen immer Rauchwölkchen kam. Und weil die Perücke so hoch war, konnte er nicht mit einem normalen Auto zur Party kommen, sondern hat einen LKW gemietet, den mit rotem Samt ausgeschlagen und einen Zimmerspringbrunnen und einen goldenen Dings und so, dann sind die dahin. Ja, und Andrew Lloyd Webber ist angekommen als Fußballer, also als Fußballer und seine Alte als Revue-Girl. Und einer sah scheißer aus als der andere. Ja, super erschreckend. Also, Andrew Lloyd Webber kann ich auch überhaupt nicht ab, aber eigentlich bei... Elton John. Bei Elton John finde ich, Elton John ist Elton John. Was hat Harald Schmidt neulich gesagt? Elton John, 4 Minderheiten in einer Person. Klein, dick, schwul und trägt Perücke. Na gut. Goodbye Norma Jean. Ah ja. Finde ich, das war ein Song, den ich lange Zeit immer sehr traurig und toll gefunden habe. Crocodile Rock. Mann! Ja. Johnny, jetzt bist du schon vorhin noch eine Minute, muss auch recht 2 Minuten weg. Ich will länger auch gar nicht im Team, als ich eigentlich wollte. Ciao. Tschüss, Johnny. So, dann können wir jetzt, Kinder, jetzt werdet ihr nicht verrückt, jetzt können wir, glaube ich, ungefähr, würde ich mal sagen, können wir jetzt eigentlich langsam anfangen mit der Sendung, auf die ihr jetzt schon 52 Minuten warten musstet. Berlin spricht zur Zone. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, liebe junge Menschen, herzlich willkommen. Jetzt geht's langsam hier los mit dem Sprechfunk. Ist ja nett, dass hier schon ein paar anrufen. Tag, wer bist denn du? Hallo? Haha, na, nicht gut vorbereitet gewesen oder zu langsam. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Mensch, ist ja, ich werde meine Aussage dahingehend korrigieren. Ist nett, dass hier ein paar so getan haben, wie wenn sie anriefen. Tag, hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Wir sind noch ganz sauber. Hey, Kuttner. Ist eine gute Frage, auf die ich nie nicht beantworten werde. Tag, wer bist du da? Ja, hallo, hier ist Peter. Tag, Peter. Ich wollte dich fragen, ob du diesmal die vermoosten Flötenplatten loswerden möchtest. Zweiten Anlauf sozusagen. Wie machen wir das jetzt? Eigentlich habe ich die ja jetzt neulich erst als Rätsel gespielt und gesagt, wer dreht, hat eh nicht gewonnen. Aber jetzt habe ich die noch gar nicht gespielt und du hast quasi schon geraten. Peter? Bleib mal erstmal hier in der Leitung. Wir wollen uns, hast du denn, du kennst die ja nicht, also du kennst sie jetzt nur so ein bisschen aus dem Radio, wa? Naja, ich werde die Freitag kennenlernen. Du wirst sie am Freitag kennenlernen, im Roten Salon. Ja, dann spiele ich jetzt mal hier nochmal, dann bleib mal erstmal in der Leitung. Ja, dann spiele ich jetzt vielleicht nochmal hier als Anreißer und als, meine Mann, habe ich das neulich schon mal im Radio gesagt? Ich habe gelesen, dass mit der Vereinigung, dass sie wirklich problematisch war. Also insofern problematisch war, als dass die Ostler 3000 neue Worte lernen mussten und die Westler nur 6. Und das hat mich dann doch ein bisschen erschreckt. Und aber ich stelle dann immer wieder fest, dass es tatsächlich so Worte gibt, die man sich angeeignet hat, die man vorher nicht mal in die Hand genommen hat. Und jetzt hat man sie im Mund. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, als einen tollen Song, dass ich eben da nicht zum Beispiel eben nicht sage, jetzt spiele ich mal einen tollen Song, sondern sage Schmankerl. Uah, ein Ekelwort. Jetzt spiele ich dann doch lieber einen tollen Song von den vermoosten Flöten. Und zwar Truck Driver. Und wer die live sehen will, und die sind großartig live anzuschauen, weil die super nett da auf der Bühne stehen und immer ihre Instrumente wechseln müssen und die aber auch teilweise verwechseln und dann läuft irgendwas viel länger, als es laufen sollte oder dann verpasst jemand den Einsatz. Es macht wirklich großen Spaß zuzuschauen. Wahrscheinlich deutlich anders als bei den Rolling Stones, aber gleichwohl großartig die vermoosten Flöten am Freitag im Roten Salon. Truck Driver. Einer der genialen Songs. Von denen es aber relativ viel auf der Platte gibt. Truck driver, you told me for a fuck, you just pay a fiver. But that's a damn cheap sex life. Truck driver, you told me for a fuck, you just pay a fiver. And I pay nothing when I fuck your wife. Truck driver, you told me for a fuck, you just pay a fiver. Well, that's a damn cheap sex life, brother. Truck driver, you told me for a fuck, you just pay a fiver. And I pay nothing when I fuck your mother. Die vermoosten Flöten am Freitag, irgendwann um 11 Uhr abends oder wie irgendwie spät im Roten Salon in der Volksbühne. Hallo, wie war dein Name? Frank? Peter. 22.30 Uhr übrigens. 22.30 Uhr. So, dann muss ich ja der Form halber, dass das jetzt nicht so nach abgekartetem Spiel aussah. Du hast jetzt eben eine Musik gehört. Von wem war die denn? Oh, lass mich raten. Moment. Ja. Au. Ja. Hast du eine Platte gewonnen, Peter? Nee. Ja, doch. Wahnsinn. Gratuliere ich dir. Super. Hervorragend. Das freut mich ja. Weil du aber auch so eine sympathische Stimme hast. Das freut mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Wurde mir schon mal gesagt. Von mir wahrscheinlich, oder? Nee. Von jemand anders? Erzählen wir noch mal? Besser, eine Frau? Eine Frau. Sagen wir das wahr? Ja. Und so habe ich da bei der Auskunft gearbeitet. Halt, warte mal, Peter. Peter. Warte, ich muss mal kurz den Kopf, ich muss den Pullover ausziehen. Das ist ja so super warm im Studio. Und dann muss ich aber den Kopfhörer absetzen, sonst würde der hier auf der Kabelstrippe hängen. Du wärst doch trotzdem im Studio. Wie? Du hörst mich doch. Nee, wenn das Mikro an ist, zack, dann sind ja die Boxen aus, sonst würdet ihr permanent koppeln, was natürlich ganz schön wäre. Ach so, jetzt kann man nur ganz, ganz kompliziert koppeln, indem man nämlich das Mikrofon an den Ohrhörer selber richtet. So zum Beispiel. Hast du gehört? Ja, ja. Bist du ein bisschen verrückt geworden dabei? Total. Schön. Das finde ich immer toll, wenn so eine Sendung dann auch wirklich richtig einen Effekt in der Realität zeigt. Zum Beispiel, dass einzelne Leute verrückt werden. Mhm. Ja, dass reagiert wird auf das, was man sagt. Man steht so auf dem Radio und erzählt irgendwas und die Leute hören so hin und lassen sie so vorbeilaufen. Aber es gibt kaum Handlungen, die dann erfolgen. Und zum Beispiel bin ich mir auch relativ sicher, dass ich zum Beispiel auch Leute ganz einfach dazu bewegen kann, zum Beispiel das Radio auszuschalten oder umzuschalten oder so. Peter, bleib mal dran. Ja? Okay, okay. Ah, Pullover auszieh, Pullover auszieh, Pullover auszieh. So, zack, jetzt stehe ich hier voll ohne Pullover. Ich habe ja auch nicht drunter unter dem Pullover. Mein alabasterfarbener Körper erhält jetzt das Studio so mild. Peter, da hast du mal bei der Auskunft, ja, bei der Telefonauskunft? Ja, ja. Ach, ich dachte, da arbeiten eigentlich immer nur Frauen. Waren doch alle Frauen, außer ich. Oh. Nee, stimmt, ich war noch ein paar Studenten. Ah, ja. Jedenfalls war die Auslandsauskunft. Und da riefen also dauernd... Ach, das ist ja auch was Vornehmeres, wa? Da rufen ja dann die Prolls nicht an, oder? Ach, total falsch. Das war noch zu einer Zeit, wo es kostenlos war. Und ab 14 Uhr waren von 10 Anrufen 9 Deppen. Ey, das ist ja wie bei mir in der Sendung. Ja, ist echt so. Die kann ich nicht nachvollziehen. Und die Damen, die ja längere Zeit schon arbeiten, die waren schon so genervt, dass die ja, sobald die eine Kinderstimme hörten, sofort die weggedrückt haben. Ja. Ja, und dann kam mal irgendwie ein böser Anruf, ein böse Beschwerde schreiben, dass... Ja, da wollte also ein Lehrer seinem Kind beibringen, wie man bei der Auskunft anruft, und das Kind wurde dauernd aufgeregt. Gut. Herbe Erfahrung, sagt ja. Man, Mensch. Und wer hat dir denn jetzt aber das Stimmenkompliment gemacht? Und was hat sich denn daraus ergeben? Ja, und zahlst du Alimente? Lass ich nicht. Nee, sieht ja, wer telefoniert das nicht. Ach. Nee. Na, ach. Ich da korrigieren darf. Aber, nee, also man hat ja so einen Hörer auf, man hört die ganze Zeit mit, das ist ja wahrscheinlich wie bei euch. Ihr habt jetzt auch so neue Kopfhörer und so. Ja, ich habe jetzt Kopfhörer auf. Genau, und das wussten die nicht. Und ich habe, also sie gab mir irgendwie jeder halt die Angaben und ich guckte dann, ob was ich für sie machen kann und sagte, ja, okay, Moment. Und dann sagte sie, und in der Annahme, dass ich das nicht höre, irgendwie im Hintergrund, Mensch, der hat aber eine tolle Stimme. Den würde ich gerne mal treffen, ob das geht. Und ich habe natürlich alles gehört und habe dann einfach nur so eingeworfen, oh, vielen Dank. Ach, vielen Dank? Warum hast du nicht Ja gesagt? Was? Warum hast du nicht einfach Ja gesagt? Naja, ich wollte eigentlich nur diese Schockreaktion von ihr haben. Ach so. Naja, und das war auch so. Das kam öfter vor, dass sie dann sagten, wann haben sie Schluss? Das ist ja auch wie in der Sendung, Anrufer verarschen. Ja, dann fragen wir, wann haben sie denn Schluss und wo wohnen sie denn und so. Ja. Ja, kam schon vor. Und, aber hast du warst nie in Versuchung? Ach, nee. Wieso nicht? Nee, das ist doch genauso wie bei dir. Du wirst dich doch auch nie irgendwie bewusst mit dem Hörer treffen. Da ist doch irgendwie noch eine gewisse Distanz. Irgendwie. Verstehst du jetzt? Ja, ja. Wenn man da Anrufer ist in der Öffentlichkeit, da kann jeder anrufen und jeder Depp, man sieht denjenigen nicht, aber den zu treffen, also ist doch dann irgendwie... Na, aber wenn es eine tolle Stimme ist? Ja, man trifft doch aber da nicht nur die Stimme, man trifft doch dann den Charakter, man trifft den Menschen, das, da hört ja noch was dazu und dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht. So hat man lieber seine Vorstellung von der Stimme und von dem, was dahinter ist, und ist nicht enttäuscht. Ah ja, und jetzt hast du manchmal noch so nachts so schwere, quasi erotische Träume, die von der Telefonauskunft quasi handeln? Ganz selten in letzter Zeit. Ja. Und wieso in letzter Zeit? Weil schon lange her ist. Ach so. Und weil ich erst seit kurzem Telefon habe. Ah ja. Weil es halt nicht so nah mehr jetzt. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Es war einer meiner spaßigsten Jobs. Dann fruchten immer so die Leute nach den Backstreet Boys, wollten sie haben immer. Und Boris Becker und wen sie alles wissen wollten. Ja, war interessant. Peter, wofür bist du jetzt? Wovon hast du richtig doll Ahnung? Gibt es so Sachen, von denen du Ahnung hast? Ja, da musst du nicht mich fragen. Wieso nicht dich? Wen soll ich da fragen? Klingt nicht, wenn ich jetzt sage, wovon ich Ahnung habe. Naja, so ungefähr. Also ich meine jetzt ja nicht so angebermäßig. Aber jetzt so zum Beispiel, also bestimmte Leute so beim Radio, dann wissen man ja, zack, die haben zum Beispiel dann eben toll von Musik Ahnung oder irgendwie so eine Geschichten. Oder wenn du jetzt sagen wir mal, Jurastudent bist, dann könntest du sagen, ja, also ich bin irgendwie Vollfirmen, was sagen wir mal so abgewickeltes LPG-Recht betrifft oder so eine Geschichte. Okay, also ich bin sehr für abgewickeltes LPG-Recht, gut, ne? Was, ehrlich? Mhm. Bist du Jurastudent? Nee. Für LPG-Recht? Du wolltest wissen, wo ich mich ein bisschen auskenne. Jetzt muss ich gar nicht notwendig sagen, dass ich Jura studiere. Ich könnte auch sagen, ja, ja. Irgendwie... Aber du kennst dich tatsächlich mit dem LPG-Recht aus? Nein. Kein Mensch muss LPG-Recht lernen, wenn er Jura studiert. Na ja, Mann, das war doch jetzt mal aus Spaß konstruiert. Gut, okay, kenne mich da wahnsinnig gut aus. Nein, nee, du sollst jetzt nicht zurückkonstruieren, sondern als Beispiel. Aber gibt's nicht irgendwas, wo du sagst, doch, da kenne ich mich schon ein bisschen aus? Ja, so, also ich habe mich seit ich klein war für Fliegerei interessiert und jetzt heute auch so ein bisschen für Geschichte, Politik und ich lese gern besondere russische Literatur. Geschichte, hast du denn da zum Beispiel jetzt mal so eine besondere Epoche oder irgendwas, also so, oder eine Figur oder... irgendwie ein Land, was dich dann besonders interessiert? Naja, ich würde sagen schon Deutschland irgendwie. Und Russland. Deutsche Geschichte. Also du hättest jetzt auch ungefähr eine Vorstellung, was sagen wir mal so vom 10. bis zum 14. Jahrhundert in Deutschland ungefähr passiert war, so in groben Entwicklungslinien? Gut, na, ich komme hier langsam aufs Glatteis. Also ich frag doch nur mal. Ja, also wäre möglich. Aber nee, nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, nicht. Das ist nur Interesse. Interesse heißt ja nicht Wissen. Dann Deutschland, aber Kapp-Putsch könntest du zum Beispiel erklären. Nee, hast du eher ein Bild von? Ja, eher ein Bild von. Könntest du jetzt nicht erklären? Nee. Und Bismarck? Nee. Oh, nicht? Frag mich was zu Dostojewski. Dostojewski? Na, ich sagte ja so ein bisschen, ich lese gerne russische Literatur, aber wie gesagt, ja. Das ist nur Interesse. Mir und dann aber auch so sowjetische Literatur? Sowjetische, oder? Naja, Majakowski vielleicht. Majakowski. Aber Platonow? Hast du mal Platonow gelesen? Nee. Ey, Platonow ist so großartig. Was ist denn der? Ist wirklich irre. Naja, der ist so in 15 Jahren gestorben. Ist irgendwie so eine ganz komische Existenz. Er hat sich aus den 20er bis in die 50er Jahre geschrieben. Du meinst nicht, das war der russische Abkömmling von Platon? Nee. Nee, aber wirklich großartige Bücher. Irgendwie völlig unvorstellbar. Der hat eine, der war, ja, Prosa, Romane, Erzählungen. Es gibt eine großartige Erzählung, also eine wirklich ganz, ganz unvorstellbar großartig weitsichtige Erzählung, die heißt Müllwind. Und da hat er in den Anfang der 30er Jahren, 32 oder 33 ist die Geschichte geschrieben, da hat er wirklich diese ganze Nazi-Faschismus-Grauen vorweggenommen. In einem Text, der 10 Seiten lang ist, steht genau beschrieben, was passieren wird. Das ist so großartig, aber in so einer ganz eigenartigen, in einer wirklich als unvergleichlichen so Bildersprache eigentlich. Mhm. Das ist ganz irre. Kann ich jedem nur empfehlen. Warte mal, ich habe hier so eine Sammlung. Vielleicht ist es aber gewöhnlich, dass sie da drin ist. Ist schön. Es sind ein paar Bände im Osten erschienen und wurden dann auch nach der Wende noch weitergeführt. Es ist also so großartige Literatur. Mhm. Diese Erzählung, 10 Seiten. Platonow. Und die Empfehlung dafür, das muss ich jetzt mal sagen, und weil ich ja vorhin, hast du vorhin mit Johnny schon zugehört, der so Allen Ginsberg erzählte, ja, dass ja. Allen Ginsberg gestorben ist. Ist ja natürlich, ich habe ja vorhin mal gekickt zum Beispiel, ob sowas auf der Bild-Zeitung eine Erwähnung findet, weil bei vielen anderen Zeitungen war dann auf Seite 1. Stefan Hermlin ist gestorben. Ich habe gerade gelesen. Ja. Vor 10 Minuten habe ich das gelesen. Fand ich auch sehr traurig. Und da muss ich einfach sagen, dass ich an der Stelle Stefan Hermlin zum Beispiel sehr, sehr dankbar bin, weil ich in so einem schönen Buch mit lauter Aufsätzen so über Literatur und Schriftsteller und Bücher und sowas, weil der mich dazu Platonow gebracht hat. Der hat wirklich einen tollen, tollen Text geschrieben, der von Platonow handelt. Ja, Hermlin. Hermlin hat so einen Text darüber geschrieben quasi. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. So lernt man, finde ich, dass man von dem Ehen so zack und dann wird man weitergelenkt und dann wird man wieder weitergelenkt. Und dann liest man im Nachwort von Dostojewski und dann fängt man an, gleich nochmal wieder Faust lesen zu müssen oder irgend so was, wa? Das ist richtig. Ich habe auch gerade irgendwie so was ganz, ganz Kurzes gelesen. Und zwar, das heißt, Gespräche Jean-Paul Sartre mit Simone Beauvoir. Und da erwähnen die natürlich dauernd, also sie fragt ihn dauernd, was er so gelesen hat als Kind und später. Und also alle paar Sätze taucht ein neues Werk auf, was er gelesen hat und ganz toll fand. Und also da ist dann ein richtiger Fundus dann. Also einfach. Ach so, wo man an so Anregungen kriegt und denkt, genau, ach, das muss man auch mal lesen. Genau. Ah ja, das ist spannend, wenn sowas so funktioniert. Ja. Peter, dann bleib du mal in der Leitung. Ich muss mir deine Adresse irgendwie geben lassen. Mhm. Ja? Und würde jetzt erstmal noch eine Musik spielen, die von auch einer ganz wichtigen Figur durchaus. Zum Beispiel einem Freund von Charlie Chaplin, was man auch nicht weiß. Dass der Komponist der DDR-Nationalhymne mit Charlie Chaplin befreundet war. Komische Konstellation, wa? Tatsächlich? Ja. In Hollywood, der hat ihm, glaube ich, auch geholfen, weil Chaplin keine Noten kannte, hat er ihm geholfen, die Musik aufzuschreiben, weil die dann irgendwie so arrangiert wurde für irgendwelche, für ich glaube, Lichter der Großstadt oder für irgendeinen Tonfilm. War das nicht Weihnacht? Chaplin dann später gemacht hat. Das war nicht Weihnacht, sondern das war Hans Eisler. Ach, Mist. Und Hans Eisler hat, von dem stammt ein ganz komisches Werk, das heißt Ernste Gesänge. Und da ist der 7. Ernste Gesang, Epilog heißt der, Nachruf, ein Text von Stefan Hermlin. Und der ist eigentlich ganz schön und darum habe ich gedacht, spiele ich den hier mal. Das ist natürlich wieder Musik, die eigentlich nicht ins Jugendradio passt, aber die jungen Penner können ja alle irgendwie ins Bett gehen oder auf Partys oder raus, Oranienbäuer Straße, ruff und runter oder Tecken hören. Hier kommt jetzt jedenfalls Hans Eisler, Epilog aus den 7 Ernsten Gesängen von nach einem Text von Stefan Hermlin. Und Peter, du bleibst in der Leitung, lass mir neben deiner Adresse auf, wegen der Platte. Ja? Ja, prima. Okay, bis gleich. Nah ist im Fall der Frucht das Verklingen des Lieds dort, wo der Walde dröhnt, tief am Stürzen der Toten und den Stürmen. Hans Eisler in eine Musik nach einem Text von Stefan Hamlin. So, jetzt müssen wir aber hier weitermachen. Ich sollte vielleicht am geschicktesten mal das Thema sagen, aber jetzt hier. Hallo, hallo, wer bist denn du da? Da ist jemand abgestürzt. Hallo? Guten Abend. Ja? Tag. Wer bist denn du? Ralf. Ralf. Guten Abend, es ist 10:50. 10:50. Wir haben noch nicht das Thema. Ja, ach Mensch, du bist jetzt aber voll der Klassensprecher, oder? Ja? Ich denke schon, ja. IG-Sprechfunkhörer. Genau. Und jetzt möchte ich mal hier vorne ans Mikrofon nehmen und möchte mal eine wichtige Durchsage für alle Angehörigen der IG-Sprechfunkhörer sagen. Wir hören jetzt schon eine Viertelstunde deine Sendung, Kuttner, und aber noch kein Thema. Ich habe ja so ein schickes Thema. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt machen sollte, sondern ich finde ja ein schönes Thema, weil sich das jetzt aus dem Gespräch eben mit Peter ergeben hat, wäre ja auch Empfehlungen. Dass man so anderen Leuten mal Empfehlungen gibt, was man mal machen sollte oder wo man mal hingehen sollte oder was man mal lesen sollte oder was interessant ist. Und jetzt aber nicht so das übliche Kinder geht mal ins Donuts oder in Toaster oder irgendwie so, sondern interessante Empfehlungen. Entdeckungen, die man so gemacht hat und von denen man anderen Menschen berichten will. Ralf, wäre denn das ein Thema, was dich interessiert? Ach, nee, ich glaube nicht. Nee, warum denn nicht? Hättest du jetzt... Diese ganz normalen Sachen einfallen, die du gerade erwähnt hast. Ja, ehrlich? Ja. Aber hast du nicht zum Beispiel, wenn du jetzt mal durch deine Plattensammlung gehst, durch deine Bücher gehst oder durch dein Leben gehst, jetzt so Sachen, die eigentlich irgendwie so Schätze sind, von denen du annimmst, dass sie keiner kennt? Wie zum Beispiel, vorhin, also sicher, sagen wir mal, Fanny van Dunn würde ich immer noch gelten lassen als Empfehlung oder die vermussten Flöten oder jetzt eben vorhin Koppelberg. Ist ja so, den kennt sicher keiner, der ist überhaupt nie im Radio zu hören und die Platte gibt es wahrscheinlich irgendwo nur ganz obskur. Nee, bin ich völlig... Nee, hab ich nicht. Du hast jetzt keinen so... verrückte Sachen, wo ich denke, das kennt kein Mensch, glaube ich nicht. So super spezial bin ich. Was denkst du, was relativ wenige Leute kennen? Wo du immer denkst, dass du vielleicht doch ein bisschen daneben bist, dich damit zu beschäftigen? Nee, kann ich überhaupt nichts sagen. Nee? Ralf, jetzt versuch mal dein Leben ungefähr so ein bisschen vor dir auszubreiten. Worauf verwendest du denn viel Zeit und, sagen wir mal, wirklich einen Einsatz? Also so wirklich, wo lässt du so wirklich ein Interesse? Ja, wir hatten das Thema schon mal. Ich meine, es ist ja blöd, das nochmal zu erzählen, aber es ist wirklich nur das Hobby. Also, Fliegen halt. Fliegen? Sonst nichts. Richtig selber fliegen? Ja, Segelfliegen. Wir hatten das, glaube ich, schon mal. Ja. Nee, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Echt nicht? Hatten wir, glaube ich, noch nicht. Irgendein anderer Sprecher bei euch. Ja. Ja, das ist so, das. Ja. Aber das ist ja auch nicht so außergewöhnlich, dass es überhaupt keiner macht. Also, aber dann so richtig selber im Flugzeug sitzen? Ja, schon. Aber wie kommt man denn dahin? Da muss man ja erstmal so einen Flugschein machen zum Beispiel. Das ist richtig. Das kostet sicher eine Menge Geld. Naja, ich habe als Jugendlicher mit angefangen und damals haben das meine Eltern halt gezahlt, also im Verein. Und ich weiß nicht, so irgendwie teuer ist das nicht. Ich denke, also zum damaligen Zeitpunkt war es nicht teurer als Tennisspielen oder sowas. Na, aber siehst du, das wäre jetzt zum Beispiel ein wichtiger Hinweis, den du geben könntest. Kinder, wenn ihr jetzt noch nicht 18 seid und noch Eltern habt, die euch finanziell aushalten quasi. Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt jemandem empfehlen würde heute. Warum nicht? Weil das eben auch viele Nachteile hat. In der Sekunde, wo man sich, das ist jetzt nicht nur Segelfliegen, das ist eine generelle Sache, in der Sekunde, wo ich mich ganz extrem auf eine Sache stürze, verpasse ich eine ganze Menge rechts und links im Leben. Ach, und du hast dich richtig sehr ausführlich mit Segelfliegerei beschäftigt. Ich kann realistisch sagen, dass ich also ab dem 16. Lebensjahr, also wirklich ja, 16 bis, sag mal, bis zum 23., 24. Lebensjahr nichts anderes gemacht habe als Segelfliegen. Wirklich, ja. Also in meiner Freizeit ausschließlich. Ja. Also jetzt nicht bis wann? Vom 16. bis zum 23. sagst du? Einmal 23, 24. Ja. Wie hat es geändert? Also ach, das ist doch aber wirklich eigentlich eine Zeit, in der man wertvolle Erfahrungen macht, ne? Ja, deswegen sage ich zum Beispiel mit dem anderen Geschlecht. Ja, das ist auch ziemlich auf der Strecke geblieben. Und das ist, das ist jetzt aber auch auf Segelflugplätzen kaum vertreten? Wenig, sehr wenig. Sodass man wenig Chancen hat, jetzt eine tolle Segelfliegerin kennenzulernen? Recht wenig. Außerdem muss ich das sagen, ich hatte halt eben einen und das ist auch in die Brüche gegangen und so gesehen bin ich da auch kuriert. Weil das Problem halt eben, es gibt so viele Männer, dass die Gefahr hat, dass es noch wieder recht groß ist, dass die irgendwann abhanden kommt. Ach so, klar, natürlich, wenn man sich einer heftigen Konkurrenz ausgesetzt sieht. Das ist der Geheimtipp für die ganzen zuhörenden Mädels. Also wenn ihr ein paar nette Männer kennenlernen wollt, in reicher Auswahl, die sich um euch bemühen, wie, ich weiß nicht was, ja, im Segelfliegen. Wenn du dich jetzt aber mal ausnimmst und jetzt bloß, sagen wir mal, die männliche Konkurrenz auf dem Segelflugsportplatz betrachtest, sind die wirklich, würdest du die wirklich als attraktiv und interessant beschreiben? Es sind durchaus Interessante dabei, denke ich, in jeder Sache. Also es ist nicht so, ja? dass Segelflieger alle wirklich exakt gleiche Typen sind. Also ja. Das nicht, also so, also das nicht. Es ist schon, denke ich, genug. Aber man könnte sie ja wahrscheinlich doch deutlich unterscheiden von Kampfhundzüchtern zum Beispiel. Wahrscheinlich. Ja, also wobei ja sicher auch Kampfhundzüchter in sich wieder differenziert sind. Also ich wie gesagt, klar, irgendeine gewisse Gemeinsamkeit muss ja sein, sonst würden die Leute dieses Hobby ja nicht ausüben. Ja. Aber ich denke, dass wenn ich mir die Leute angucke, die es machen, das ist wahnsinnig variationsreich, das ist wirklich alles, also wirklich alles dabei, vom Schüler bis zum Professor und mit mehr oder weniger Enthusiasmus auch. Also Ralf, wie alt bist du jetzt? 28. 28, dann hast du ja jetzt erst im Grunde nach der Segelfliegerei 4 Jahre gehabt, jetzt so eigene wichtige Lebenserfahrungen zu machen, ja, wichtige die Leute jetzt schon so mit 16, 17, 18 gemacht haben. Was ich jetzt mehr meine ist, dass du einfach andere Sachen nicht kennenlernst, andere Hobbys, andere Sportarten, damit auch mit anderen Menschen zusammenkommst. Ja. Das ist das, was ich jetzt mehr meine. Hast du denn jetzt so andere Hobbys, andere Sportarten entwickelt noch nach der Segelfliegerei? Ja, schon, das sind eine Menge Sachen, die mich also noch interessieren. Und zwar muss ich dazu sagen, das kam alles wirklich hier erst das Studium in Dresden ganz speziell. Ja. Weil ich dort also die Möglichkeiten mal so, das Segelfliegen also nicht ganz so super toll möglich war, weil der Flugplatz ziemlich weit weg ist. Mhm. Und hier durch das Sportangebot an der Universität wirklich hervorragend war. Und da habe ich halt, und es ging Surfen, Wildwasserfahren, Paddeln. Ach Gott. Solche Sachen, Turmspringen, also wirklich alles mal durchprobiert, was du jetzt Squash spielst, also ein Zeug. Ach, da bist du ja voll richtig so, also super Sportler das eigentlich. Das habe ich jetzt wirklich genutzt, ja. Nichts extrem betrieben, aber nee. Wirklich alles mal gemacht und. Aber schon so eine Art 14-Kämpfer quasi. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Schon so eine Art 14-Kämpfer. Naja, also ich habe auf jeden Fall die Sachen mal gemacht. Ja. Und muss sagen, habe an vielen Sachen eben Spaß. Nicht so, dass ich die jemals so intensiv betreiben möchte, jetzt wie ich die Serie betrieben habe, aber es sind halt Sachen. Und jetzt aber so Sachen wie so, sagen wir mal zum Beispiel Violine spielen. Naja, das sind jetzt mehr so Sachen. Also ich möchte auf jeden Fall mal irgendwann nochmal Klavier spielen. Das habe ich früher mal, das ist nur durch die Art und Weise, wie meine Eltern mich dazu gezwungen haben. Ach doch, Klavier spielen. Habe ich also wirklich keine Lust gehabt. Mittlerweile muss ich sagen, möchte ich schon mal irgendwann lernen, aber es macht wirklich nicht die Gegebenheit. Nur ist das eine Sache, die kann man zum Glück immer noch machen. Könntest du denn jetzt so deine familiäre Herkunft, sagen wir mal, als ein Haushalt, in dem Hausmusik gespielt wurde, beschreiben? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Also das wurde kein, ich sag mal so, beide Elternteile haben es früher mal gemacht, aber als ich da war, sind da eigentlich ganz andere Sachen. Ja, und jetzt deine Mutter, hat die gearbeitet oder war die Hausfrau? Die hat gearbeitet, ah ja. Weil das klingt jetzt natürlich, also so ein bisschen, wenn man, aber da sieht man auch, wie sowas täuscht, wenn man jetzt so Schlüsse, vorschnell, Sherlock Holmes-mäßig Schlüsse aus so Indizien zieht. Ich hätte natürlich gedacht, dass du jetzt, sagen wir mal, aus so einem Einfamilienhaus irgendwo im Westdeutschen kommst und der Vater gut verdient und Mutter putzt immer Staub. Na ja, gut, mit dem Westdeutschen, das stimmt ja schon, mit dem Einfamilienhaus. Das wird schon stimmen, also, das wäre jetzt schwachsinnig, wenn du das abstreiten würdest. Ja, das nur in dem Bayern arbeitet, nicht? Beide arbeitet. Beide arbeitet. Ja. Ralf, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja. Und ich, also du siehst, das reicht ja nicht nur, sagen wir mal, jetzt irgendwie so Sachen so zu wissen, sondern man braucht eben eigentlich auch oft jemanden, der sie einem aus der Nase zieht. Im Grunde hast du gesagt, dass du eigentlich von nichts weiter irgendwie so eine Ahnung hast und jetzt aber doch rausgekriegt, dass zum Beispiel ein wertvoller Hinweis ist, solange man noch nicht volljährig ist, sich den Segelflugschein von den Eltern finanzieren lassen. Ja, gleichzeitig aber mit dem Fragen Sie Ihren Arzt und Ralf und Apotheker Hinweis, dass man natürlich eine Menge verpasst zum Beispiel und dass man Mädels zum ersten Mal mit 25 unbekleidet vor Augen bekommt. Ralf, ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. So, dann werde ich jetzt vielleicht nochmal, ach doch, das habe ich ja extra vorbereitet und darum muss das jetzt hier aber auch zu hören sein, weil ich das nämlich so toll finde. Jetzt kommt eine wichtige Ansage. Ja? An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Genau, und die Telefonnummer lautet 7481110 in Potsdam. Und es gibt nicht nur die Nummer, sondern es gibt auch noch den halbautomatischen Anrufbeantworter. Der hat die Telefonnummer 721 39 32. Und da könntet ihr dann anrufen, wenn hier zum Beispiel in dem Fall jetzt Leitungen besetzt sind und ihr aber trotzdem wichtige Empfehlungen, Tipps, Hinweise, Sachen, die man unbedingt mal machen, lesen, sich angucken, hinfahren sollte und die jetzt doch ein bisschen ungewöhnlicher sind, als zum Beispiel wir treffen uns am 1. Mai auf dem Kollwitzplatz oder geht mal da und dahin. Und bei welchen Sinn der halbautomatische Anrufbeantworter macht, den will ich euch jetzt erklären. Ihr habt ja die Möglichkeit, auf Band zu sprechen, das wird dann zusammengeschnitten und bietet nochmal eine richtig schöne, komprimierte Ergänzung und einen Nachtrag und gleichzeitig eine gewisse, sehr effektive Form der Vergangenheitsbewältigung in Bezug auf die letzte Sendung. Also in der letzten Sendung habe ich auch schon immer gesagt, Kinder, ruft mal den halbautomatischen Anrufbeantworter Antwort an, habe ich auch schon gesagt, der hat die Telefonnummer 721 39 32 und das haben einige von euch gemacht, die wurden dann auf Band aufgenommen, das wurde zusammengeschnitten und wir können uns das jetzt anhören und haben gleich eine Erinnerung an die letzte Sendung und aber unabhängig davon sogar noch einen tollen Beitrag innerhalb dieser jetzigen aktuellen Sendung, der halbautomatische Anrufbeantworter. Oh Gott, ich habe da noch nie angerufen. Ja, hallo? Und schon geht's los. Jetzt schon? Ja, hallo, ich wollte hier mal meinen Kumpel an den Pranger stellen, weil der ist nämlich ein Riesenparasit. Oh Gott, seid ihr alle parasitär. Schämt ihr euch nicht, diese Sendung zu hören und das auszunutzen, dass Kuttner sämtliche Leute runtermacht? Hi Kuttner, nur eine ganz kleine Verbesserung. Der Song ist nicht von der Muppet Show, sondern aus der Sesamstraße. Ja, also Kuttner, wenn du mal wieder Schweiß überströmt, mit wackelnden Füßen und zitternden Händen auf deinem Stuhl sitzt und versuchst, eine Moderation durchzuführen, dann empfehle ich dir, mach das Fenster weit auf, leg eine Entspannungsmusik ein und leg deine rechte Hand aufs Herz und versuche, den Herzschlag zu spüren. Hallo, hier ist Heike. Ja, mir geht's, glaube ich, im Moment so gut. Deswegen verhalte ich mich auch total parasitär. Also sozusagen nehme ich nur, ohne zu geben, überall her. 5 Männer an einer Hand. Ja. Sorry. Aber ich komme einfach bei Jungen nicht durch. Und jetzt ein wichtiger Hinweis zum Hören von Sprechfunk. Legt eure Freundin tiefer und euren BMW flach. Hallo, wir sind die chauvinistischen Schottenröcke. Ja, ja. Das war's dann eigentlich schon, ne? Ich wollte einen Witz zum Besten geben, der sehr schön zum Thema passt. Warum gab es in der DDR so wenig Banküberfälle? Weil man 20 Jahre auf das Fluchtauto warten muss. Na gut, na, nochmal zu deinen Parasiten. Es gibt nur 3 Arten. Würmer, Insekten und Pilze. Die Menschheit sitzt zu den Pilzen. Erst alles eindringen und dann einfach mit seinem Gift vernichten. Okay, Kuttner, jetzt lass ich dich mal hören, was es heißt automatischer. Nee, Quatsch, scheiße. Jetzt lass ich dich mal hören, was es heißt, Parasit zu sein. Mana, mana, papi, bidibi. Und übrigens kommt das Lied von der Sesamstraße. Ach so, wir sollten dich ja nicht verbessern. Entschuldigung. Hallo, Kuttner, ich wollte dir noch sagen. Mana, mana, papa, badaba. Mana, mana, papa, rapa. Hallihallo, hier ist der halbautomatische Anrufsimulator. Und ich wollte Kuttner nochmal fragen, ob die Stimmen in seinem Kopf auch manchmal so laut sind, dass er sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Grüß das, lustige Instrumente, Teil 40, die Jubiläumsausgabe. Heute mit dem Yamaha Portasound PSS 680. Kuttner, ich danke dir sehr für deine, obwohl es nicht zum Thema gehört, für deine verbalen Lichtflecken zwischen den tiefen, dunklen Schatten der Hörer. Ja, hallo, servus, hier ist der Chris aus München. Ich wollte mal sagen, dass, was das Thema betrifft, was ja immer wieder ausgegliedert wird, das ist Parasiten, hat zum Beispiel mein Neufundländer hat Parasiten und also ich wollte nochmal sagen, dass der halbautomatische Anrufbeantworter nicht nur die schnellste Stimme hat, sondern auch die sexyste Ansage der 90er, 80er und 70er. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich gerade auf die Kosten von meinen Eltern telefoniere. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob der Halbautomat schon mal hat. Achso, nee, das hier ist ja anders. Ich meine, der Halbautomat ist schon geschaltet. Ja, der ist schon geschaltet. Der ist auch jetzt geschaltet, 721 39 32. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, mit diesem Band das anzuhören. Vielleicht interessiert es euch nicht oder geht euch voll am Arsch vorbei. Insofern mag dann die Bereitschaft zu sein, die Bereitschaft da anzurufen, relativ gering sein. Insofern will ich einfach nochmal sagen, ich find's aber immer toll. Ich höre das super gerne. Insofern bitte ruft mal da an, auch wenn ihr das euch das nicht anhören wolltet, ist mir egal. Das wäre aber einfach schön, dass ich auch ein bisschen Spaß in der Sendung habe und das ist ja, glaube ich, nicht das Unwichtigste, was diese Sendung betrifft. 721 39 32 und ansonsten verrate ich inzwischen kein Geheimnis mehr, dass es ein halbautomatischer Anrufaufzeichner ist, der sich dadurch auszeichnet, dass er one of the most sexiest answering machine voices überhaupt hat und man kann da nicht sexiest sagen, sondern man muss dann schon versuchen, im Englischen zu bleiben und mit so einem komischen, leichten amerikanischen Slang-Unterton, the most sexiest, muss man dann sagen, wenn man jetzt was zu der Stimme sagen wollte. Also ruft da an 7213732 und sprecht Empfehlungen aufs Band, denn inzwischen ist das Thema hat sich als Thema rauskristallisiert. Empfehlungen. So, was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, hab mich sehr gefreut über die schönen Fragen, die da gestellt wurden, und über den Stimmen im Kopf, ob die manchmal, die sind manchmal so laut, dass ich mich selber nicht mehr so richtig höre. Ansonsten wollte ich mich eigentlich auch für die verbalen Lichtflecken bedanken, wobei es sich da doch ein bisschen anhört, wie wenn es eine Hautkrankheit wäre. Und der Song hier, nein. Der ist natürlich nicht aus der Muppets Show, der ist aus der Sesamstraße, wie wir doch alle wissen, oder? Ja? Aber den hören wir, glaube ich, nach Nachrichten gleich nochmal. Ich muss nämlich vorher schnell noch eine Empfehlungsmusik spielen. Am Donnerstag. Tut mir echt leid, manchmal sieht es natürlich ein bisschen wie Product Placement aus in der Volksbühne. Faust, eine der großartigen deutschen Bands, die seit, weiß ich, 20 Jahren hier, wo die Überschrift Krautrock nicht stimmt. Krautrock zeichnet sich dadurch aus, dass die, wie zum Beispiel Ralf, alle einen Sägeschein haben und aus Familien kommen, in denen Hausmusik gemacht wurde und dass da immer eine Querflöte zu hören ist. Das bei Faust nicht der Fall. Faust machen einfach großartige Musik und die haben im letzten Jahr eine neue Platte rausgebracht. You Know Faust heißt die und da hören wir uns jetzt Hurricane an. Und wer sich angucken will, der kann einfach am Donnerstag in die Volksbühne gehen um 22.30 Uhr, glaube ich, Faust. Jetzt ganz schnellen Schnelldurchlauf vielleicht und dann wäre irgendwann schon Zeit für den Nightflight mit MC Lücke. Ich mach mal hier einfach ein bisschen Musik drunter, dass wir irgendwie Groove kriegen. Groove, ich war zweimal in Amerika, Gürteltiere, nee, Beutelratten, hallo? Ja, hallo? Ja. Jetzt, du kannst bloß noch einen Gegenstand nennen. Okay, Paternoster. Paternoster. Ganz wichtig. Ah, weiß ich nicht, davon ging ja immer der Mythos, dass die EG unüblich seien. Das was? Das ist wie unüblich? Ja, dass die EG dagegen ist. Aber im Osten gibt's noch, ja, zumindest zur Wendezeit noch eine Menge Paternoster. Ich bin nie so viel Paternoster. Langsam alle ab. Also ich kenne die nur in Hamburg, da haben sie jetzt nur noch zwei von ehemals 50 oder so. Ach so, ja, ja. Ne. Ich habe immer gehört, dass das so irgendwelchen EG-Sicherheitsnormen widerspricht. Und dass sie von daher ausgerottet werden. Das ist spannend immer, damit um die Umlenkrolle zu fahren. Oben im Dunkeln und das geht aber. Also ja, ja. Kein Stück ungefährlich. Nee, nee, man kommt aufrecht wieder runter. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja? Okay, tschüss. Ja, ciao. Hallo, jetzt im Schnelldurchlauf. Zack, hier nochmal Schnelldurchlauf. Ja, hallo. Und zwar, diese Stimme, Musik zum Träumen, Musik zum Tagesausklang, das ist die Mitternachtsmelodie von Radio DDR. Kennst du das? Ja, nee. Das kam immer 23 Uhr. Ich glaube, jetzt haben wir die Mitternachtsmelodie auf Radio DDR war jetzt nicht so attraktiv, dass ich da jetzt mit heißen Ohren davor gesessen hätte. Doch, die war toll zum Einschlafen. Gut, okay, danke ich dir, tschüss. Hallo, hier noch schnell den verlorenen Gegenstand. Ja, hallo. Hallo, ja. Der Brummkreisel. Nee, die gibt's noch, Brummkreisel gibt's noch. Aber in einschlägigen Spielzeugwarenläden. Aber nicht die Sendung. Was ist denn für eine Sendung? Kennst du nicht den Brummkreisel? Nee. Ja. Tschüss. Tschüss. Ach Gott, Mensch, jetzt haben wir ja voll eine traurige Nacht entlassen. Hallo? Ja, hallo. Mir fehlen die Kaffeeuntersetzer aus geschmolzenen Plasteperlen. Haha, stimmt. Das war eine geniale Erfindung. Danke dir. Das beste Weihnachtsgeschenk für Oma, was man bastelt. Ja, richtig. Das war kurz vor der Behelfsverpackung. Tschüss. Hallo, hier schnell noch ein Gegenstand. Ja, moin. Das Ampelmännchen. Haben wir vorhin schon gehabt. Hier noch ein Gegenstand? Ja, Lüchen Kuttner, ich würde sagen, die Idee mit dem Pickeltopf war meine. Womit? Mit dem Pickeltopf da. Was für ein Pickeltopf? Ja, dem Pisspot, der unterm Bett steht. Wieso war das deine? Ja, die ist mir auf dem Klo gekommen. Ja, ist aber ein bisschen spät, ich hab's ja schon längst gesagt. Ja, da gibt's doch was anderes. Es gibt zum Beispiel kein verbleites Benzin mehr. Ja, ist aber nicht gerade ein Gegenstand, dem man unbedingt nachtrauen müsste, oder? Aber andererseits hast du recht, danke ich dir, tschüss. Hallo, hier noch? Ein letzter Gegenstand? Ja, Johnny hat seinen Verstand verloren. Kuttner, halt die Fahne hoch. Und Johnny, du bist für mich gestorben. Kapitalistenschwein, tschüss. Ach Gott, au, Wacker. Oh, das werde ich ihm nächstens aber brühwarm erzählen. Hallo? Ja, ich vermisse die Prielblumen. Die Prielblumen? Was sind denn Prielblumen? Und das alte Westsandmännchen. Zack, olle Lücke, da strahlt er auch gleich. Prielblumen, ja, ja, die waren klasse. Ah ja, jetzt ihr habt ja gleich einen Nightflight mit jemandem, der mit dem alten Westsandmännchen groß geworden ist. Wen gibt's denn? MC Lücke. Ja, prima. Ja? Okay, gute Nacht. Philosophierst du? Gute Nacht. Ja. MC, ich hab echt vorgearbeitet hier. Die Leute erwarten jetzt was von deiner Sendung. Ja, können sie auch. Ja, gut. Ey, dann weg, langsam Schluss machen. Tut mir leid, die Leitungen sind so voll, kann ich aber nichts machen. Die Sendung hier ist jetzt zu Ende. Hier müssen wir langsam die Musik runterziehen. Ich begrüße MC, der wird jetzt hier gleich die Sendung übernehmen. Weise euch darauf hin, dass die Sendung, die er jetzt machen wird, der Nightflight sein wird und dass ihr schön zuhören könnt, weil er wahrscheinlich laute und krachige und zu großen Teilen wahrscheinlich auch neue und dann aber auch Musik, an der er sehr hängt, schöne zu hören sein wird. Auf jeden Fall schöne, meint er. Tschüss, nächste Woche gibt's wieder einen Sprechfunk.